Heldengeschichten sind so etwas wie die Sonnenerzählungen der Literatur. Als Kind habe ich gerne Heldengeschichten gelesen. Die meisten Kinder- und Jugendbücher erzählen Heldengeschichten. Und Karl May auch. Aber länger beschäftigt und eindringlicher berührt haben mich Geschichten mit tragischem Ausgang. Geschichten von scheiternden Helden. Oder waren sie überhaupt Helden? Die gingen mir nicht mehr aus dem Sinn. Warum eigentlich? Antworten darauf habe ich in der Langen Nacht der Niedergänge bekommen. Einer großen Phänomenologie der Zusammenbrüche und Abstürze. In der Literatur, aber auch in der Welt. Der größte Niedergang war vielleicht der des Römischen Reiches. Niedergänge haben ihre eigene, geheimnisvolle Größe. Seien Sie gespannt auf die Lange Nacht von Andrea Rödig. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine Lange Nacht über Deserteure. Die wollen nicht töten und nicht getötet werden. Das ist doch so einfach. Und doch sind sie ein Skandal für eine jede Armee. Seien Sie gespannt. Sie können alle Langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören oder dort, wo Sie sonst Podcasts hören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Auf dieser Insel Atlantis nun bestand eine große und bewundernswürdige Königsherrschaft, welche nicht bloß die ganze Insel, sondern auch viele andere Inseln und Teile des Festlands unter ihrer Gewalt hatte. Außerdem beherrschte sie noch von den hier innerhalb liegenden Ländern Libyen bis nach Ägypten und Europa bis nach Tyrrhenien hin. Um Niedergänge wird es gehen in dieser langen Nacht. Um den Untergang von Imperien, den sozialen Abstieg von Familien und den Zusammenbruch von Unternehmen. Späterhin aber entstanden gewaltige Erdbeben und Überschwemmungen. Und da versank während eines schlimmen Tages und einer schlimmen Nacht das ganze streitbare Geschlecht scharenweise unter die Erde. Und ebenso verschwand die Insel Atlantis, indem sie im Meere unterging. Geschichten vom Aufstieg und Fall faszinieren. Von Aufstiegen mag man gerne hören. Aber was ist mit dem zweiten Teil der Bewegung, dem Niedergang? In dieser langen Nacht werden wir ihn von allen Seiten betrachten. In all seinem Schrecken. Zunächst wird es in einem ersten Kapitel um seine große Form gehen. Den Niedergang ganzer Imperien und Reiche. Diese Untergangsgeschichten, die hier erzählt werden von Atlantis etwa, von Rom oder dem Aztekenreich, bilden einen Teil unseres kollektiven Gedächtnisses. Und sie wirken zugleich als Warnung für die Zukunft. Anhand dieser Geschichten, ob mythisch oder real, lässt sich fragen, was sind Gründe für den Niedergang? Gibt es eine Logik dahinter? Und was lernen wir aus der Geschichte? Vom Großen geht es dann ins Kleine im anschließenden zweiten Kapitel, das sich mit dem individuellen Niedergang einzelner Personen beschäftigt. Dies ist das Spezialgebiet der Literatur. Tragödien, Lyrik, vor allem aber auch Romane handeln von diversen Weisen des Untergangs ihrer Helden. Liebe, Ehrgeiz, Spielsucht etwa, und sie lehren viel über die Psychologik des Niedergangs. Warum stürzen Menschen ins Unglück? Und vor allem, warum stürzen sie sich selbst hinein? Das dritte Kapitel schließlich wird ein bestimmtes Phänomen des Niedergangs genauer in den Blick nehmen: den Bankrott. Firmenimperien sind nicht ganz so groß und komplex wie politische Reiche. Aber auch sie sind mächtig. Und an ihrer Spitze stehen Menschen, meist Männer, die ihr Unternehmen hinaufkatapultieren in höchste Höhen, um es dann abstürzen zu lassen. Macht das vielleicht sogar Spaß? Im Bankrott jedenfalls zeigt sich die ganze Tragik, aber auch ein gewisses Glück des Niedergangs. Denn auch das gehört zum Mechanismus vom Auf und Ab, dass der Niedergang ein ganzes Stück Lust enthält. Lust an der Zerstörung, am Schrecken, am Aufbauen und Einreißen, am sich Befreien. Die Klammer, die die drei Kapitel vom großen, kleinen und mittleren Niedergang verbindet, ist die Faszination. Niedergänge fesseln uns. Denn erstens lieben wir Kontraste. Und alles, was niedergeht, war einmal groß. Im Niedergang ist zweitens das Verlorene, das Paradies noch als Schwundform und Erinnerung enthalten. Daher umschwebt die Niedergänge immer einen Hauch von Nostalgie und Entsetzen. Der Niedergang ist drittens ein Kind des Kronos, der Zeit. Er ist irreversibel und dennoch ist die Zukunft offen. Wir wissen nicht, ob der Niedergang endgültig ist oder ob da vielleicht doch wieder etwas Neues entsteht. Mächtig ist der Niedergang. Es geht hier um Größe, um Zeit, um Verlust und Hoffnung auf Erlösung. Es geht hier um Schuld und Hochmut und Angst vor der Strafe. Viel existenzieller kann ein Thema kaum sein. Beginnen wir also mit dem großen Niedergang, dem Niedergang von Reichen und Imperien. Beginnen wir mit Atlantis zum Beispiel. Erwähnt wird die untergegangene Insel zuerst in Platons Spätdialogen Timaios und Kritias. Im Timaios erfahren wir, dass Atlantis in einer Art Tsunami unterging und im Kritias, wie Atlantis aussah, welch edles Volk dort lebte. Es stammte vom Gott Poseidon ab. Wir erfahren, dass Atlantis Krieg gegen ein sogenanntes Ur-Athen führte und durch Vermischung des Menschlichen mit dem Göttlichen nicht mehr ganz so edel war. Viele Geschlechter hindurch, solange noch irgend die Natur des Gottes in ihnen wirksam war, waren sie den Gesetzen gehorsam und zeigten ein befreundetes Verhalten gegen das ihnen verwandte Göttliche. Als aber ihr Anteil am Wesen des Gottes durch die vielfache und häufige Beimischung des Sterblichen in ihnen zu schwinden begann und die menschliche Art überwog, da erst waren sie dem vorhandenen Reichtum nicht mehr gewachsen und entarteten. Der Gott der Götter aber, Zeus, beschloss, als er ein treffliches Geschlecht so schmählich herunterkommen sah, ihn Strafe dafür aufzuerlegen, damit sie durch dieselbe zur Besinnung gebracht zu einer edleren Lebensweise zurückkehrten. Er berief daher alle Götter in ihren ehrwürdigsten Wohnsitz zusammen, und nachdem er sie zusammenberufen hatte, sprach er: Hier bricht Platons Text abrupt ab. Wir erfahren nicht, was Zeus sagen wird, aber alle zentralen Elemente für eine Definition von Niedergang sind vorhanden. Die Forschung ist sich relativ einig darüber, dass es sich bei dieser Erzählung um einen Mythos handelt. Ein Beispiel, das Platon gibt, unter anderem um den Konflikt zwischen Athen und Sparta zu beschreiben und auch über die rechte Staatsverfassung nachzudenken. Eine bloße Geschichte also. Eine Lehrfabel ist Atlantis, wobei die Hypothesen, ob doch etwas dran ist an der Erzählung, nicht aufhören. Atlantis hat durch die Jahrhunderte hinweg die Fantasie beflügelt. Und auch heute noch versuchen unzählige, vor allem aber selbsternannte, zum allergrößten Teil männliche Privatforscher zu beweisen, dass es die Insel wirklich gegeben hat. Überall schon wurde Atlantis verortet. In der Antarktis oder bei Spitzbergen, im Indischen Ozean, im Schwarzen Meer, zwischen Malta und Tunesien, vor Palästina oder bei Amerika. Einige Nationalsozialisten wollten das eigentliche Atlantis sogar in der Nordsee finden. Eine andere These lautet, bei Atlantis handle es sich eigentlich um Sizilien. Oder war es vielleicht doch die Vulkaninsel Santorin, die Platon als Atlantis beschrieb? Hier zumindest hatte es um 1600 vor unserer Zeit einen Vulkanausbruch gegeben, der Teile der minoischen Kultur zerstörte und vermutlich mehrere Tsunamiwellen auslöste, die weithin in der Ägäis spürbar waren und vielleicht als reales Ereignis über Generationen hinweg erinnert wurden. Interessanter als all die Thesen über das reale Atlantis ist aber die Frage, warum die Suche nach Atlantis eigentlich so wichtig erscheint. Welchen Unterschied macht es, ob Atlantis ein Mythos war oder Wirklichkeit? Eigenartig ist jedenfalls, dass gerade die Fantasy-Liebhaber so sehr nach dem echten Atlantis suchen. Graham Hancock, Faszination am Niedergang. Ich glaube, die menschliche Spezies leidet unter Gedächtnisverlust. Wir haben etwas unglaublich Wichtiges aus unserer eigenen Vergangenheit vergessen. Und meiner Meinung nach ist das eine untergegangene, hochentwickelte Zivilisation aus der Eiszeit. Seit Jahrzehnten suche ich nach Belegen für diese untergegangene Hochkultur. Einer, der sich nebulös und raunend auf das alte Atlantis beruft, ist Graham Hancock. Ein laut Selbstaussage investigativer Journalist, der es mit der ganzen Zunft der Archäologen aufnehmen will. An verschiedenen historischen Stätten sucht er nach Beweisen für eine prähistorische, hochentwickelte Zivilisation, die mit der letzten Eiszeit in einer großen Katastrophe untergegangen sei, den nachfolgenden Generationen aber Zeichen und Warnungen hinterließ. Mit etlichen Büchern, vor allem aber der erfolgreichen und umstrittenen Netflix-Serie Ancient Apocalypse aus dem Jahr 2022, hat Hancock ein breites Publikum erreicht. Die Serie wurde sogar vom ZDF als Doku-Reihe übernommen. Man fühlt sich an Erich von Däniken erinnert, der in den 1960er und 70er Jahren publikumswirksam Kornkreise als Landeplätze urzeitlicher Raumschiffe deutete. Graham Hancock bleibt auf irdischem Boden. Ich sage schon lange, dass es vor ungefähr 12.500 Jahren eine gigantische weltweite Flut gab, die fast alle Spuren verwischte. Und wir werden von quälenden Erinnerungen verfolgt. Aber wir schieben sie beiseite und behaupten, es seien nur Mythen. Meiner Meinung nach sind es wahre Erinnerungen an ein schreckliches Ereignis, das unseren Vorfahren am Ende der letzten Eiszeit zugestoßen ist. Festgehalten in Sagen, in Kunst und in Stein. Wissenschaftlich sind Hancocks Thesen nicht haltbar. Sie gehören deutlich in die Kategorie verschwörungstheoretische Pseudo-Archäologie. Vom ZDF und Netflix allerdings mit dem Label Dokumentation geadelt. Hier wird das untergegangene goldene Zeitalter zum Schatz, den man bergen muss. In abenteuerlicher Suche und im Kampf gegen Konkurrenten gilt es, etwas durch den Niedergang Verschüttetes zu entdecken, einen verborgenen Ursprung. Es gab da einmal ein großes Reich und die mächtigen, gottgleichen Geschöpfe der Vorzeit sind unsere Ahnen. Kein Schelm ist, wer hier Böses vermutet. Niedergangserzählungen, die sich mit Ursprungsmythen verquicken, ergeben ein politisch nicht ganz sauberes Gebräu. Zumindest, wenn man die Mythen wörtlich nimmt. Dennoch transportieren solche Thesen auch Motive einer vielleicht in uns allen brodelnden Faszination am Niedergang. Jedes Kind haut Klötzchen um. Zerstörung ist Lust und geheimnisvoll. Zudem wird, was einmal gewesen ist, süß in der verklärten Erinnerung. Früher war doch alles besser. Lust bereitet es auch, das Verborgene und Vergessene wieder hervorzuholen. Verstecken spielen auch die Kinder so gern, etwas vergraben und es wiederfinden. Paul Cooper. Melancholie des Niedergangs. Wesentlich bodenständiger als die Beschäftigung mit mythischen Untergängen ist die mit den historischen. Auch sie ist von einer mehr oder weniger dezent gehaltenen Faszination für vergangene Größe getragen. Je nach Charakter aber auch von einer Vorliebe für die Nostalgie des Niedergangs. My name's Paul Cooper and you're listening to the Fall of Civilizations podcast. Each episode, I look at a civilization of the past that rose to glory and then collapsed into the ashes of history. I want to ask, what did they have in common? What led to their fall? And what did it feel like to be a person alive at the time who witnessed the end of their world? Der britische Literaturwissenschaftler und Journalist Paul Cooper betreibt seit 2019 einen Podcast mit dem Titel Fall of Civilizations, der laut eigener Angabe unter den Top 10 der britischen Podcasts rangierte und 100 Millionen Mal angeklickt wurde. Im Frühjahr 2024 ist dann auch Coopers gleichnamiges Buch erschienen. Fleißig behandelt Fall of Civilizations eine Zivilisation nach der anderen. Die Sumerer und die Karthager, die Maya und die Azteken, es widmet sich Byzanz und dem afrikanischen Songhai-Königreich und der chinesischen Han-Dynastie. Insgesamt 14 ausführlich beschriebene Niedergänge vom Altertum bis in die Neuzeit umfasst das Buch. Im Gegensatz zu Graham Hancocks Ancient Apocalypse geht es hier nicht um archäologisch steile Thesen und Urzeitmythen. Alles hier ist historisch gut recherchiert. Paul Cooper gehört nicht in die Gattung aggressiver Historienabenteurer. Er ist ein Melancholiker und ein Romantiker der Ruinen. Poetisch beschreibt er etwa das von den Römern aufgegebene Britannien, den langsamen Verfall. The people forgot Latin as an everyday language, and it survived only in the churches. Die Menschen in Britannien vergaßen Latein als Alltagssprache, es überlebte nur in den Kirchen. Sie hörten auch mindestens für das nächste Jahrhundert auf mit dem Schreiben, soweit wir das beurteilen könnten, da keine Texte erhalten sind. Und die Menschen vergaßen auch ihre römische Identität und übernahmen die Kulturen der neuen Völker. Und während diese großen Veränderungen stattfanden, verfielen die römischen Städte Britanniens allmählich zu Ruinen. Nach und nach wurden die opulenten Villen, die einst das Land beherrscht hatten, aufgegeben und verfielen. Kleinere Anwesen fielen zuerst. Einige von ihnen gingen in den Besitztümern reicherer Grundbesitzer auf, aber die größeren folgten bald darauf. Mosaikböden bekamen Risse, Dachbalken stürzten ein und private Badehäuser wurden zu Lebensräumen für Frösche und Wasserpflanzen. Im Norden Britanniens wurde der Hadrianswall schließlich aufgegeben und es scheint, als hätten sich die Soldaten in aller Eile davon gemacht. Es wurden alle möglichen Gegenstände aus dem täglichen Leben der Soldaten zurückgelassen. Badesandalen und Schreibtafeln, Töpfe, Eimer und Schnallen. Eines Tages, so scheint es, sind alle in Vindolanda einfach aufgestanden und gegangen. In fast allen Fällen des Niedergangs, so meint Paul Cooper, verwandelten sich die produktiven Kräfte, die einst das Wachstum einer Zivilisation voranbrachten, irgendwann zu Verbindlichkeiten, die nicht mehr bedient werden konnten. Übrig bleiben dann Ruinen. Die Welt ist voll davon. Und die Natur erobert ihr Gebiet zurück von Zivilisationen, deren Zukunft an ein Ende kam. Die Ruine sei ein Paradox, schreibt Paul Cooper. Sie wecke starke Gefühle von Ehrfurcht und Melancholie. Und das stimmt. Der Niedergang ist reine Nostalgie. Und etwas darüber hinaus. Denn so angerührt von den Ruinen können wir nur sein, weil sie uns etwas angehen. Ruinen erzählen von der Vergangenheit anderer als Vorschein unserer eigenen Zukunft. Der Niedergang ist ein Menetekel. In Paul Coopers Projekt des Fall of Civilizations jedenfalls steckt beides. Trauer über Vergangenes und Bewunderung für vergangene Leistungen. Aber auch ein Call to Action. Denn klar ist, dass auch heute boomende Städte Ruinen sein werden. Dass auch unsere Zivilisation an einem gefährlichen Abgrund steht. Wenn es einmal eine große Katastrophe gegeben hat, kommt sie vielleicht auch wieder. Diese Aussicht erfüllt die Nostalgiker wie Paul Cooper mit Demut und Furcht. Abenteuerlustigen Verschwörungstheoretikern vom Schlage Graham Hancocks beschert sie eine gute Portion Angstlust. Vielleicht sollten die Menschen von heute die Warnungen ernst nehmen, damit unsere Geschichte nicht genauso endet. Rom, Gründe für den Niedergang. Gab ja letztes Jahr diesen Social Media Trend, wie oft denken Sie an das Römische Reich? Und da ist man dann draufgekommen, also das weiß nicht, wie stichhaltig das ist, dass eben der durchschnittliche, vor allem männliche Twitter-User jeden Tag ans Römische Reich denkt. Ich meine, das lasse ich mal bei mir einreden, ich arbeite drüber, aber das, ob das anderswo der Fall ist. Aber das mag natürlich schon eine Rolle spielen, weil das immer so der ferne Spiegel ist, nicht nur der Glorie, die Grundlage unserer Kultur, sondern immer auch des Niedergangs. Rom, Rom, Rom. Das Imperium Romanum ist das größte ikonische Beispiel für den Wechsel von Aufstieg und Niedergang. 1230 Jahre, je nach Zählung, währte das Reich, das sich selbst für ewig hielt, das einzigartig und unerreicht den ganzen Mittelmeerraum umschloss. Immer noch bauen wir auf römischen Fundamenten. Selbst die tote Sprache Latein wurde und wird immer wieder aus der Taufe gehoben. Die Geschichte des Römischen Reiches ist ein unerschöpflicher Fundus. Und das gilt natürlich vor allem für die Erzählungen vom Niedergang. Allein 6 Bände und mehr als 3000 Druckseiten umfasst Edward Gibbons Klassiker History of the Decline and Fall of the Roman Empire aus dem 18. Jahrhundert. Und was die Gründe für den Niedergang angeht, kommt man mit dem Zählen nicht mehr nach. In seinem Buch Der Fall Roms listet der Historiker Alexander Demand alphabetisch geordnet ganze 227 Gründe auf, die im Laufe der Geschichte für den Niedergang Roms herhalten mussten. Aberglaube, Absolutismus, Ackersklaverei, Arkadia, Anarchie, Antigermanismus, Apathie, Ausbeutung, Ausrottung der Besten, Badewesen, Barbarisierung, Bevölkerungsdruck, Bleivergiftung, Blutzersetzung, Bodenerosion, Bolschewisation, Bürgerkrieg, Bürokratie, Byzantinismus, Charakterlosigkeit, Degeneration des Intellekts, Demoralisierung, Despotismus, Dezentralisation, Disziplinlosigkeit, Duckmäuserei, soziale Egalisierung, Entarmung, Entnervung, Entwaldung, Erdbeben, Faulheit, Feinschmeckerei, Feudalisierung, Frauenemanzipation, Freilassung von Sklaven, Führungsschwäche, Geldgier, Genusssucht, Germanenangriffe, Gladiatorenwesen, Goldabfluss, Rezisierung, Großgrundbesitz. Es gibt offenbar nichts, was nicht als Grund für den Niedergang Roms herhalten könnte. Oft sind es eben auch widersprüchliche Aussagen. Zentralismus versus Zerstreuung. Fehlende Integrationskraft des Reiches versus zu freizügige Vergabe des Bürgerstatus, Militarismus versus Wehrdienstverweigerung. Und natürlich sagen die Gründe, die für den Fall Roms angegeben werden, immer etwas über diejenigen, die sie behaupten, und über den jeweiligen Zeitgeist. Auch wie lange der Zerfall dauerte und wann das Römische Reich niederging und ob es überhaupt endete, ist so einfach nicht zu sagen. Oft wird das Jahr 467 als Ende des Weströmischen Reiches angegeben, mit der Absetzung des letzten blutjungen Kaisers Romulus Augustulus. Aber das ist umstritten. Der Byzantinist Johannespreiser Capella von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sieht das so. Also wenn man jetzt rein politisch davon ausgeht, das Reich zerfällt, der politische Rahmen zerbricht, dann passiert das eigentlich erst im 5. Jahrhundert. Also bis um 400 nach Christus ist das Römische Reich, wenn es auch schon erste Verluste gegeben hat, immer noch ein das gesamte Mittelmeer umspannender politischer Körper, der dann zwar geteilt wird, aber immer noch die mächtigste Macht darstellt im gesamten Raum. Und dann zerfällt aber der Westen des Römischen Reiches innerhalb von gerade einmal 75 Jahren, also immer klassisch 476, der Untergang des Weströmischen Reiches. Dann sind es vor allem politische und militärische Gründe, die man hier ins Treffen führen kann. Also eben der Zerfall, der innere Streit, ständige Bürgerkriege und eben dann der Einfall, die Völkerwanderung, verschiedene Gruppen, die sich eben hier etablieren und zusätzlich das Reichszentrum schwächen. Wenn man aber andere Faktoren heranzieht, wie eben demografische, wirtschaftliche, klimatische, dann beginnt diese Krisenzeit eigentlich schon ab der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Christus. Also mehr als 200 Jahre zuvor eigentlich, fast 300 Jahre früher, wo etwa die relativ stabile klimatische Periode des römischen Optimums, wie man das genannt hat, übergeht in eine klimatisch instabilere Phase. Es gibt dann die erste reichsweite Pandemie, schon unter Kaiser Marc Aurel. Unter dem gibt es ja auch schon die ersten großen Einfälle von immer größeren, mächtigeren germanischen Verbänden. Das sind die Markomannen. Also die ersten Anzeichen dessen, der Faktoren, die dann auch eine Rolle spielen, die sind da schon zu sehen und es beginnt hier deutlich eine andere, krisenhaftere Zeit. Also je nachdem kann man das jetzt auf 60, 70 Jahre reduzieren oder über 300 Jahre einen Niedergang herbeischreiben. Natürlich mit zwischendurch mit Erholungen. Aber das kommt halt auch dann wieder immer auf die Perspektive darauf an, die man wählt. In seiner großen Studie »Der Fall Roms« mit dem Untertitel »Die Auflösung des Römischen Reiches im Urteil der Nachwelt« folgt der Historiker Alexander Demand den verschiedenen historischen Epochen der Deutung des römischen Niedergangs. Von der Spätantike über das Mittelalter, die Renaissance bis in die gegenwärtige Geschichtswissenschaft ist der Fall Roms immer wieder anders interpretiert worden. In der Spätantike etwa galten vorwiegend religiöse Deutungsmuster – von denen eines lautete, das Christentum sei schuld am Verfall. Man habe die alten Götter aufgegeben, ihren Schutz verloren. Oder aber, das Christentum als im Grunde orientalische Religion sei dem römischen Geist wesensfremd gewesen, habe ihn unterwandert und verweichlicht. Im Mittelalter, das damals noch nicht Mittelalter hieß, galt das Römische Reich gar nicht unbedingt als untergegangen, sondern als bloß transformiert. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation etwa sah sich in direkter Nachfolge des Weströmischen Imperiums, während das Oströmische sowieso noch eine gute Zeit lang weiterlebte. Halbbildung, Hedonismus, Homosexualität, Hunnensturm, Hybris, Imperialismus, Impotenz, Inflation, Intellektualismus, Irrationalismus, Kapitalismus, Ketzerei, Kinderlosigkeit, Kommunismus, Korruption. Alexander Demand beschreibt in seinem Buch nicht nur historische Epochen der Niedergangsnarrative für das Römische Reich, sondern unterscheidet systematisch auch Deutungsmuster, die immer wieder aufkommen. Da wäre zunächst das Religionsgeschichtliche, das, wie erwähnt, das Christentum als Grund für den Niedergang Roms nennt. Sozialökonomische Deutungen sehen eher die Ungleichheit in der Bevölkerung und Sklaverei als Ursache für den Niedergang. Innenpolitisch wiederum wird das Versagen des Staates angeführt, außenpolitisch die Ausbreitung der Germanen. Und dann gibt es auch noch die Gründe, die bei Alexander Demand als naturwissenschaftlich bezeichnet werden: Erschöpfung der Lebensgrundlagen, ethnische Degeneration, auch das war ein Argument, oder klimatische Bedingungen. Umweltfaktoren als Ursache für den Niedergang von Kulturen, nicht nur der römischen, sind auch in neueren Forschungen ein großes Thema. Einerseits, weil die Archäologie heute über zunehmend mehr naturwissenschaftlich gewonnene Daten verfügt, etwa aus der Paläogenetik oder der Klimaforschung, andererseits natürlich auch, weil uns das Thema Klima so sehr unter den Nägeln brennt. 2017 erschien Kyle Harpers Buch »The Fate of Rome – Climate, Disease and the End of an Empire«. Die deutsche Übersetzung erschien während der Zeit der Corona-Pandemie und wurde zum Bestseller. Nicht ganz zu Recht, meint Johannes Preiser Capella. Klimakrisen und Seuchen spielten zwar eine große Rolle in der römischen Geschichte, aber nicht in der finalen Phase des Reiches. Also, dass man natürliche Parameter ins Treffen führt, das passiert schon in der Spätantike, wo man sagt, das Wetter wird instabiler, die Ernten sind schlechter, die Menschen sind weniger gesund. Aber das wird dann oft verbunden eben, das sind eigentlich Manifestationen eines moralischen Verfalls. Also, dass sich eben der Verfall des Geistes, der Seele des Reiches auch niederschlägt in diesen natürlichen Phänomenen. Also da geht man jetzt nicht von der modernen Klimageschichte aus. Aber klimatische Faktoren aus heutiger Sicht oder Pandemien, die werden schon relativ früh ins Treffen geführt. Die Zeichen jedenfalls sind zu deuten. Der Niedergang kündigt sich an. Zumindest glauben manche, die PessimistInnen, die Konservativen, die Zeichen früh zu erkennen. Sicher sind sie nie. Kann man aber wenigstens post festum sicher sagen, was ein Niedergang gewesen ist? An welchen Kriterien machen sich Niedergänge fest? Noch einmal Johannes Preiser-Capella. Da gibt es natürlich verschiedene Kriterien, dass man eben dann das festmacht am politischen Zusammenbruch, dass eine politische Ordnung verschwindet, dass ein Reich zerfällt, dass früher bestehende Beziehungsnetzwerke auseinanderbrechen, wirtschaftlich, kulturell, dass es vielleicht sogar zu einem Rückgang kommt an Kenntnissen, dass die Kunst des Schreibens verloren geht, wie es etwa am Ende der Bronzezeit ist, dass der Lebensstandard sinkt oder dass große Bevölkerungsverluste beobachtet werden können, dass eben auch dann Infrastruktur verfällt, also die Straßen, die großen Bauten, dass man also eben dann sagen kann, hier ist tatsächlich quantitativ und qualitativ ein sehr viel anderer Zustand zu beobachten als vor der Niedergangszeit. Seelenbarbarei, Selbstgefälligkeit, Semitisierung, Seuchen, Sittenverfall, Sklaverei, Slavenangriffe, Söldnerwesen, Schamlosigkeit, Staatsverdrossenheit, Stagnation, Steuerdruck, Stoizismus, Stress, Strukturschwäche, Totalitarismus, Traurigkeit. Größe, Hybris, Dekadenz und Oswald Spengler. Philosophisch interessant sind vor allem solche Deutungen, die eine Art notwendiger, struktureller Logik des Niedergehens nahelegen. Oft wird konstatiert, dass Reiche an ihrer schieren Größe, dem Imperial Overstretch, zerbrechen mussten. Etwa weil Zentrum und Peripherie zu weit auseinanderrückten, weil Zusammenhalt unmöglich wurde oder auch die Versorgung des ganzen Imperiums mit Ressourcen. Der Hauptfeind seines Reiches war die Entfernung, hieß es über den Habsburger Philipp II., dessen Machtgebiet im späten 16. Jahrhundert sich von den Kolonialgebieten in Amerika über das spanische Kernland bis zu den nach ihm benannten Philippinen reichte. Der Overstretch war und ist scheinbar nicht zu bewältigen. Auch das römische Imperium zog schließlich Grenzen. Den Limes auf dem Festland, den Hadrianswall in Britannien, um zu markieren, hier ist Schluss mit unserer Zivilisation und jenseits beginnt die Barbarei. Die psychische Entsprechung zur physischen Größe ist die Hybris. Auch sie gilt klassischerweise als Grund für einen Niedergang. Was sich zu hoch erhebt, muss fallen wie Ikarus in der griechischen Sage. Der hatte den richtigen Abstand zur Sonne nicht eingehalten. Hochmut, Eitelkeit, Selbstüberschätzung. Es ist, als dürften Imperien, aber auch Menschen, nicht über ein bestimmtes Maß hinauswachsen. Als könnten sie es auch nicht. So wie Bäume eben nur eine gewisse Größe erreichen und dann ihr Höhenwachstum einstellen. In diesem Fall liegt das überdies an den Kapillarkräften des Stammes, die eine natürliche Begrenzung vorgeben. Oder an der Schwerkraft der Erde, die den Gebirgen ihr Höchstmaß vorgibt. Als ein dritter oder vielleicht auch übergreifender Faktor neben Größe und Hybris ließe sich die Dekadenz im Sinne des sittlichen Verfalls nennen. Im Grunde ist sie so etwas wie eine Erschöpfung an der Hybris. Plötzlich geht es nicht mehr weiter in eine vorgegebene Richtung und so wuchert die Suche nach Intensität ins Absurde hinein. Der Begriff Décadence wurde offenbar zuerst in der französischen Geschichtsschreibung zur Charakterisierung des römischen Niedergangs verwendet. Und als Inbegriff spätrömischer Dekadenz galt Kaiser Elagabal, der sich als Hure verkleidet, seinen Geliebten geheiratet und den Versuch einer operativen Geschlechtsumwandlung unternommen haben soll. Zudem, so berichtet es der sicher nicht wohlwollende Chronist Cassius Dio, habe Elagabal Edelsteine unter die Speisen gemischt und Gäste bei einem Bankett mit von der Decke herabregnenden Rosenblättern erstickt. Dekadenz, Décadence, heißt eben nichts anderes als das. Zerfall und damit moralischer Niedergang. Die Zivilisation ist das unausweichliche Schicksal einer Kultur. Für Oswald Spengler musste das römische Imperium gar nicht erst niedergehen. Er erklärte die römische Herrschaft insgesamt zum Niedergangsphänomen, zum Endstadium eines viel größeren Kulturzyklus. Die Römer haben die Welt gar nicht erobert, sie haben nur in Besitz genommen, was als Beute für jedermann dalag. Man lasse sich nicht durch den Schein glänzender soldatischer Erfolge täuschen. Mit ein paar schlecht geübten, schlecht geführten, übel gelaunten Legionen haben Lucullus und Pompeius ganze Reiche unterworfen, woran zur Zeit der Schlacht bei Issus nicht zu denken gewesen wäre. Ich lehre hier den Imperialismus als das typische Symbol des Ausgangs begreifen. Imperialismus ist reine Zivilisation. Die expansive Tendenz ist ein Verhängnis, etwas Dämonisches und Ungeheures, das den späten Menschen des Weltstadiums packt, in seinen Dienst zwingt und verbraucht, ob er will oder nicht, ob er es weiß oder nicht. Oswald Spengler war kein Historiker, sondern ausgebildet in Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften. Und er hat sich die Geschichtsdaten und Ereignisse schon erheblich zurechtbiegen müssen für sein enorm einflussreiches Opus Magnum, Der Untergang des Abendlandes. Kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs erschien der erste Band und traf dann in Deutschland exakt das Zeitgefühl der Niederlage und Schuldabwehr. Der Untergang war Schicksal. In den 20er Jahren verkauften sich angeblich mehr als 600.000 Exemplare des bis dahin auf zwei Bände und insgesamt 1.200 Seiten angewachsenen Werks. Spengler war ein Romantiker und konservativer Fantast, ein Außenseiter. Im Untergang des Abendlandes vertrat er eine von Goethe inspirierte Geschichtsmetaphysik, der zufolge die Geschichte von Kulturen, wie alle lebendige Natur, periodisch verlaufe. Jede Kultur durchläuft demnach Lebenszyklen von rund 1000 Jahren. Von der Jugend über das mittlere Alter bis hin zur Erstarrung. Das ist Spenglers Idee. Aus der Vergangenheit lässt sich die Zukunft lesen. Das Schicksal aller Kulturen, auch der europäischen, sei unausweichlich und ende mit der Zivilisation, wenn der Zenit schon überschritten sei. Zivilisationen sind die äußersten und künstlichsten Zustände, deren eine höhere Art menschenfähig ist. Sie sind ein Abschluss. Sie folgen dem Werden als das Gewordene, dem Leben als der Tod, der Entwicklung als die Starrheit, dem Lande und der seelischen Kindheit als das geistige Greisentum und die steinerne, versteinernde Weltstadt. Sie sind ein Ende, unwiderruflich, aber sie sind mit innerster Notwendigkeit immer wieder erreicht worden. Der Fortschrittsgedanke habe durch Spengler einen Stoß erhalten, von dem er sich seither nicht erholt habe, urteilt Alexander Demand zum Einfluss von Der Untergang des Abendlandes. Vielleicht ein bisschen zu drastisch, aber es gibt da in den kulturzyklischen Theorien einen tiefen Pessimismus, eine Trauer und eine gnadenlose Klaustrophobie. Jugend, Blüte und Verfall, Erscheinen, Reifen und Verwelken, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, diesem Schema analog laufen die Entwicklungen, die Spengler, wie gesagt, unter einiger Zurechtbiegung historischer Ereignisse, für frühzeitliche und ägyptische, indische und arabische, chinesische und hellenistische und europäische Kulturen durchdekliniert. Um die tiefe Logik historischer Entwicklung zu erkennen, müsse Geschichtswissenschaft eine Methode vergleichender Morphologie anwenden, meint er, also Strukturverwandtschaften im historischen Verlauf verschiedener Hochkulturen aufdecken. Beseelt ist Spengler von der Blütezeit. Nur hier sei die lebendige Kultur zu finden. Und er spielt die Seiten gegeneinander aus. Seele gegen Intellekt, Metaphysik gegen Technik, Land gegen Stadt, Goethe gegen Newton, lebendige gegen tote Natur oder eben auch die antiken Griechen gegen die Römer. Er mag sie wirklich nicht. Denn was hat es zu bedeuten, dass die Römer Barbaren gewesen sind? Barbaren, die einen großen Aufschwung nicht vorangehen, sondern ihn beschließen. Seelenlos, unphilosophisch, ohne Kunst, animalisch bis zum Brutalen. Rücksichtslos auf materielle Erfolge haltend, stehen sie zwischen der hellenischen Kultur und dem Nichts. Auch Spengler war vermutlich einer jener Männer, die täglich an Rom dachten. Denn er sah, wie viele Geschichtsdeuter vor und nach ihm, im Römischen Reich die eigene Zukunft vorgeschrieben, Rom war das Alter Ego des Europas im 20. Jahrhundert. Und nach Spenglers Logik hätte die europäische Kultur im Jahr 2000 endgültig untergegangen sein müssen. Und in gegenwärtigen Imperiumstheorien gilt Rom, das Menetekel, als Alter Ego etwa der USA und ihres künftigen Niedergangs. Stumm will ich sein, bis Rom in Asche liegt. Ist die Zeit ein Pfeil oder ein Kreis? Die Idee der Zyklen jedenfalls entwickelt eine extreme Evidenz, auch weil sie emotional so nachvollziehbar ist. Das Gefühl, das Beste vielleicht schon hinter sich zu haben, die Angst, es könnte etwas Schlimmes kommen, eine ungeahnte Überwältigung, die Einsicht in die Fragilität der Zustände, all das gehört mehr oder weniger stark zu jeder persönlichen und auch historischen Zeiterfahrung. Nicht ganz so pessimistisch wie Spenglers Kulturkreislehre ist die eher pragmatische historische Zyklentheorie, die Imperien durchaus auch mehrere Aufschwünge zutraut. Favorisiert wird diese Sichtweise etwa von dem Politologen Herfried Münkler, der auch von einer möglichen augusteischen Schwelle spricht, einer langen Phase der Stabilität von Imperien. Wie sie etwa im antiken Rom nach dem Ende der Republik der erste Kaiser Octavian, bekannt als Augustus, herstellen konnte. Imperiale Herrschaftszyklen lassen sich verlangsamen oder beschleunigen und beeinflussen, meint Herfried Münkler. Anhalten allerdings ließen sie sich nicht. Man könne nicht aus ihnen aussteigen. Vielleicht ist aber das scheinbare Ende gar nicht das definitive Ende. Zumindest vorläufig lässt sich der notwendige Niedergang manchmal aufhalten. Es gibt Aufschwünge. In Byzanz etwa lebte das römische Imperium als recht unrömisches dann doch noch eine Weile weiter. Die Azteken und die Faszination an grausamen Geschichten. Cortez raised his voice above the wind and the waves. My friends, he said hoarsely, we are setting out today on a great enterprise, which will be famous in years to come. Out there are vast and wealthy lands and people such as we have never seen before. We will take them for our own. Das ist Dominic Sandbrook, ein Sachbuchautor und Historiker, der auch Geschichtsbücher für Kinder schreibt, unter anderem über die spanische Conquista. In dem laut Selbstaussage weltweit beliebtesten Geschichtspodcast The Rest is History hat Sandbrook mit seinem Podcast-Kollegen Tom Holland ganze 8 Folgen dem Untergang des Aztekenreiches gewidmet. In The Fall of the Aztecs drehen und wenden die beiden Historiker die extrem blutige Geschichte der spanischen Landnahme Mittelamerikas durch Hernán Cortés auf jede erdenkliche Weise. Erzählt wird vom Werdegang und Charakter des Conquistadors, der zunächst lange Zeit auf den Inseln Hispaniola, dem heutigen Haiti, und auf Kuba als Verwaltungsbeamter verbrachte, bevor er sich dann, brutalisiert durch die Verhältnisse auf den Inseln, im Alleingang und ohne Erlaubnis der spanischen Krone im November 1518 mit 600 Männern und 11 Schiffen in Richtung Westen aufmachte. Sie sind mit einer ganzen Reihe vorteilhafter Dinge gekommen, die die Azteken nicht haben. Sie haben Pferde, sie haben Hunde, sie haben Schwerter. Und sie haben die Schiffe. Sie haben die Schiffe, richtig. Und die Schiffe sind das Entscheidende, weil sie mehr und mehr Leute bringen können. Und das wiederum ist ein großer Teil der Geschichte, worüber sich Montezuma vielleicht Sorgen macht. Und noch etwas, Tom. Sie bringen eine biologische Waffe mit. Sie bringen Viren mit, unwissentlich. Die kleinen Pocken, die du erwähnt hast, das wird den Völkern der neuen Welt enormen Schaden zufügen. Die Indigenen hatten den sozusagen menschheitsgeschichtlich entscheidenden Nachteil, eine jüngere Zivilisation zu sein. Während Afrika und auch die eurasische Landmasse auf mehr als 30.000 Jahre Sesshaftigkeit und Ackerbau zurückblickten, war der wesentlich weniger besiedelte amerikanische Kontinent erst seit 8000 Jahren bewirtschaftet. Es gab keine Kühe, Ochsen und Pferde. Man benutzte nicht das Rad. Dominic Sandbrook und Tom Holland erzählen in ihrem Podcast ausführlich von der technischen und auch zivilisatorischen Übermacht der Spanier. Erzählt wird, wie Cortés auf dem Weg nach Tenochtitlan, dem Zentrum der aztekischen Macht, Verbündete sucht und indigenen Gruppen in seinen Dienst zwingt. Die Mexica, die wir heute Azteken nennen, waren selbst verhasste Usurpatoren. Und den Hass gegen sie nutzte Cortés aus. Erzählt wird vom Terror, den Cortés und seine Männer verbreiten, getrieben von unmäßiger Goldgier und der Angst um das eigene Leben. Erzählt wird von den blutigen Opferritualen der Azteken, die ihren Göttern frische Menschenherzen als Gabe darbringen. Erzählt wird vom Herrscher Moctezuma, den Cortés gefangen nimmt, und von der berühmten »Nacht der Tränen«, in der die Spanier während eines Festes ein Massaker in Tenochtitlan anrichten, bevor sie dann später die Bevölkerung aushungern bis zur Kapitulation und die Stadt komplett zerstören. Heute steht auf diesem Gebiet, das ehemals an einem See lag, die 9-Millionen-Metropole Mexiko-Stadt. It's the single most astonishing narrative that we've done in all the episodes, you know, all the topics that we've covered in the rest of this history. Die Geschichte der Conquista ist ein komplexes Gemisch aus Gewalt, Betrug, Gier, Intrigen und einer technischen Übermacht, die je nach Perspektive auch unterschiedlich erzählt wird. Je nach Auslegung ist Cortés Held oder ein Monster. Je nach Auslegung ist Moctezuma ein hilfloses Opfer oder selbst ein brutaler Herrscher. Nur eines ist unbestritten: die Brutalität dieser Überwältigung, die dann durch den Ausbruch der Pocken und anderer Erreger wie dem Typhus noch übertroffen wurde. Ein Großteil der indigenen Bevölkerung, die gegen die für sie neuen Krankheiten physisch komplett wehrlos war, überlebte die Ankunft der Spanier nicht. Man spricht von Mortalitätsraten bis zu 90%. Dass die Bevölkerung durch eingeschleppte Krankheiten derartig geschwächt war, ermöglichte es später auch dem Conquistador Francisco Pizarro, die Inka im Hochland von Peru ohne viel Mühe in die Knie zu zwingen. Am Ende ihrer Podcast-Serie fragen sich Dominic Sandbrook und Tom Holland, ob der Niedergang der Azteken überhaupt eine Geschichte ist. Oder andersherum, ob es ethisch vertretbar ist, aus den blutigen historischen Ereignissen ein faszinierendes Drama zu machen. Die Antwort fällt nachdenklich, aber entschieden aus. Humans love these kind of stories. Die Menschen lieben diese Art von Geschichten. Selbst wenn sie in Tragödie und Schrecken enden, lieben wir sie immer noch. In unseren Episoden gab es also große Tragödien, biblische Berichte über den Fall Jerusalems, klassische Geschichte, und auch das sind große Geschichten. Und das Grauen ist mit dem Drama und der Aufregung vermischt. Und ich denke eben, dass es da kein Entrinnen gibt. Das Grauen lässt sich nicht vom Drama trennen. Beides ist durchdrungen. Ich stimme dir völlig zu, Tom. Und es sagt etwas Beunruhigendes über die menschliche Natur. Über die menschliche Natur und über das menschliche Verlangen nach Geschichten. About human nature and about human desire for stories. Faszination ist ein gemischtes Gefühl. Und die Faszination an Niedergängen ist es allemal. Anders als beim bloßen Interesse oder Begehren steckt in der Faszination eine Anziehung, deren Ursache nicht ganz offenbar ist, ein Rätsel. Und vielleicht steckt in der Faszination auch eine verbotene Lust, eine Furcht, eine Ehrfurcht oder Angst. Und natürlich ist sie getragen von einem gehörigen Maß an Voyeurismus. Oscar Wilde hat einmal über Sentimentalität geschrieben: Der Sentimentalist wünscht sich den Luxus eines Gefühls, ohne dafür bezahlen zu wollen. Entsprechend ließe sich auch die voyeuristische Faszination am Niedergang beschreiben. Ich schaue euch beim Untergang zu, ich bin mittendrin, ohne die Rechnung begleichen zu müssen. Niedergänge sind real. Sie geschehen faktisch, aber sie sind auch Erzählungen. Die neuere postkolonialistisch inspirierte Forschung weigert sich, in Bezug auf die Geschichte der Azteken oder auch der Maya, von einem Kollaps zu reden oder auch von einem Ende. Über die Mexica schreibt Camilla Townsend in ihrem Buch »Fünfte Sonne – Eine neue Geschichte der Azteken«: Die Conquista war, trotz ihrer Bedeutung, weder ein Beginn noch ein absolutes Ende. Die Azteken lebten jahrhundertelang vor der Katastrophe. Und sie sind noch immer unter uns. Heute sprechen etwa 1,5 Millionen Menschen ihre Sprache und weit mehr verstehen sich als Erben der Azteken. Auch wenn Niedergang ein Faktum ist, so unterliegt doch seine Beschreibung, die Art und Weise, wie wir ihn erzählen, einer starken Perspektive. Und vieles hängt auch an dem Zeitpunkt, mit dem wir eine Geschichte enden lassen. Die Meistererzählungen vom Niedergang sind also immer mit Vorsicht zu genießen. Auch in anderer Hinsicht. Denn sie sind immer auch mit einer Schuld verknüpft und mit Schuldabwehr. Denn was erzählen uns die historischen oder auch nur erfundenen Geschichten von totaler Zerstörung, von Seuchen, Überfremdung, Zusammenbruch wirklich? Einige Autoren, der Historiker Valentin Gröbner etwa oder der Literaturwissenschaftler Stephen Arata, sprechen von Fictions of Loss und erklären sich den Boom an Katastrophenliteratur und dystopischen Zukunftsromanen im 19. und 20. Jahrhundert als Reflex der eigenen kolonialen Ausbeutung. Das schlechte Gewissen, so man eines hat, kehrt als Angst wieder. Die Fictions of Loss, die Verlustfantasien, lassen sich also auch als umgedrehte Projektionen der eigenen schuldhaften Vergangenheit ansehen. Die Niedergangserzählungen der sogenannten Ersten Welt spiegeln unter anderem, was sie tatsächlich den kolonisierten Völkern angetan hat. Beraubung, Überfremdung, Zerstörung der Kultur. Das Motiv ist uralt. Niedergang als Strafe für eine Schuld. Wir können nicht anders, als es so zu sehen, selbst in säkularisierten Zeiten noch. Der Niedergang ist Schicksal und, man beachte das Wort, eine Heimsuchung, eine Strafe und Warnung der Götter, ein Zurückschlagen der geschundenen Natur oder eben dies, die Rache Moctezumas. Liebesschmerz. O Tal im Sommer, wo ich und mein John am Flussufer immer weiter schlenderten, während die Blumen zu unseren Füßen und die Vögel am Himmel so süß in gegenseitiger Liebe stritten. Und ich lehnte an seiner Schulter. O Johnny, lass uns tanzen und spielen. Doch er schaute wie Donner und ging einfach fort. Letzte Nacht träumte ich von dir, Johnny, mein Geliebter. Auf dem einen Arm trugst du die Sonne, auf dem anderen den Mond. Das Meer war sehr blau und das Gras war sehr grün. Jeder Stern rasselte mit einem runden Tamburin. Tausend Meilen tief im Schacht lag ich da, doch du gingst einfach fort. Zehntausend Meilen tief im Schacht lag ich da. Der Niedergang betrifft nicht nur Imperien, Länder und Staaten, er geschieht natürlich auch im Kleinen. Als eine Sache der Individuen. Ein Mensch kann dahinsiechen, verkümmern, verwelken, Abwärts geht die Spirale, immer weiter. Im Liebeskummer etwa löst das Subjekt sich auf, gibt sich hin und ist bereit, sich zu demütigen bis zum tiefsten Punkt, wie hier mit gewisser Ironie im Gedicht von W. H. Auden besungen. Der Liebeskummer ist die schmerzlich süße oder auch tragische Form eines Niedergangs. Und wer beschreibt das besser als die Literatur? Um die Niedergänge in der fiktionalen Literatur, vor allem im Roman, geht es im zweiten Kapitel dieser langen Nacht und um die Psychologie des Niedergangs. Warum treibt es Menschen hinein in die Tiefe und in welchen Formen, in welchen Gewändern tritt der Niedergang auf? Die üblichen Verdächtigen. Wenn man genau hinschaut, möchte man fast sagen, die Literatur ist ein einziges Fest des Niedergangs. Sie zelebriert das Niedergehen geradezu mit grausam minutiöser Hingabe. Happy End? Es sind die Niedergänge, die die Literatur antreiben. Und unter den AutorInnen kommen auch sofort die üblichen Verdächtigen in den Sinn, die es besonders weit treiben. Wie Thomas Mann, der im Tod in Venedig den alternden Aschenbach aus ungehöriger Sehnsucht zum kleinen Tajo an der Pest zugrunde gehen lässt. Mit den Buddenbrooks zeichnet Thomas Mann den Niedergang einer Lübecker Kaufmannsfamilie. Schon zu Beginn sind die mahnenden Zeichen eines möglichen Zerfalls und der Dekadenz gesetzt. Einer zunächst nur kleinen Schwäche, die sich ankündigt und sich ausbreiten wird über 4 Generationen und 750 Seiten hinweg, bis der letzte Buddenbrook, der nur noch musische, aber nicht mehr lebensfähige Hanno, einen Strich unter die Familienchronik ziehen wird. Ich habe in den letzten Tagen oft an ein türkisches Sprichwort gedacht. Wenn das Haus fertig ist, kommt der Tod. Nun, es braucht noch nicht der Tod zu sein. Aber der Rückgang, der Abstieg, der Anfang vom Ende. Der absolut unerreichte Meister des Niedergangs in der Literatur ist natürlich Franz Kafka. Er badet geradezu im Niederzwingen seiner Protagonisten, die mitunter zu Ungeziefer mutieren, immer aber gedemütigt und ins immer Kleinere gezwungen werden, hineingetreten in einen Schmutz, der auch mit dem Tod nicht aufhören wird. Es war, als sollte die Scham ihn überleben. Zu nennen ist aber auch Patricia Highsmith, die Protagonisten ihrer Kriminalromane, den talentierten Mr. Ripley etwa, mit unnachgiebiger Grausamkeit in den Abgrund treibt. Zu nennen sind Herman Melville und seine auf verschiedene Weisen ins Nichts strebenden Helden Bartleby oder Captain Ahab. Nicht zu vergessen Charles Dickens Sozialromane. Auch die Gruselgeschichten von Edgar Allan Poe und so weiter und so weiter. Die Wette gilt. In der sogenannten hohen Literatur gibt es wesentlich mehr Niedergänge als Aufstiege. Ein vielleicht weniger bekanntes Beispiel für gnadenlos zelebrierten Niedergang ist auch The House of Mirth, der erste Erfolgsroman der nordamerikanischen Schriftstellerin Edith Wharton. House of Mirth war 1905 zunächst als Fortsetzungsroman im Literaturmagazin Scribner's erschienen und machte Edith Wharton, sie war damals 43, berühmt als scharfsinnige Beobachterin der East Coast Upper Class ihrer Zeit. Der New Yorker und Bostoner feinen, adeligen und weniger adeligen, jedenfalls sehr reichen Gesellschaft. Drinnen oder draußen sein ist hier eine Frage des Überlebens. So auch für die Protagonistin des Romans Lily Bart. Eine grandiose Schönheit, die zwar aus gutem, aber verarmtem Haus stammt. Ihre Eltern sind mittlerweile verstorben, aber der Auftrag der Mutter an Lily war klar. Sie darf keinesfalls ins Elend geraten und soll um jeden Preis reüssieren in der feinen Gesellschaft. Edith Wharton, House of Mirth. Langsam fangen alle an, davon zu reden, dass ich heiraten sollte. Ist die Ehe nicht ihre Berufung? Ist es nicht das, wozu sie alle erzogen wurden? Ich glaube schon. Und wieso geben Sie sich keinen Ruck und bringen es hinter sich? Lily ist bekannt dafür, in den besseren Kreisen der New Yorker Gesellschaft on a hunt for a husband, auf der Jagd nach einem reichen Ehemann zu sein. Da ihre Eltern verstorben sind, ohne Vermögen zu hinterlassen, lebt Lily bei einer reichen, aber geizigen Tante, die ihr nur eine recht knappe finanzielle Unterstützung gewährt. Lillys exquisiter Geschmack, ihr aufwendiger Lebensstil, ihr Hang zum Luxus und ein paar kleinere Spielschulden brauchen also dringend einen Financier. Einige gute Gelegenheiten hat sie ungenutzt verstreichen lassen. Sie ist bereits 29 Jahre alt, als der Roman einsetzt. Erste Sorgenfältchen zeigen sich in den Mundwinkeln. Aber Lily hat noch alle Chancen. Zum Beispiel auf Mr. Percy Grice, einen extrem schüchternen, prüden, langweiligen und sehr religiösen, schwerreichen Junggesellen. Lily hat ihn schon nach allen Regeln der Kunst eingewickelt, sie muss nur noch zugreifen. Jetzt beim Sommerbesuch auf dem Landgut der Familie Trenner, wohin beide eingeladen sind. Lily hat sich Mr. Grice zuliebe sogar das Rauchen und Bridge-Spielen verkniffen. Es ist Sonntag früh und sie sitzt, tief in Gedanken versunken, in ihrem Bett. Sim Rosedale. Der Name drängte sich in Lillys Gedanken wie ein lüsterner Blick. Wenn sie Percy Grice nicht heiratete, könnte der Tag kommen, an dem sie höflich zu Männern wie Rosedale würde sein müssen. Wenn sie ihn nicht heiratete? Aber sie wollte ihn ja heiraten. Sie war sich seiner und ihrer selbst doch ganz sicher. Also stand Miss Barth auf, voll und ganz davon überzeugt, dass es ihre Pflicht sei, zur Kirche zu gehen. Aber sie werden jemanden heiraten, der sehr reich ist. Aber kaum waren ihre Vorbereitungen beendet, als sich auch schon eine unterdrückte Gegenwehr in ihr bemerkbar machte. Ein kleiner Funken genügte, um Lillys Vorstellungskraft zu entzünden. Und der Anblick des grauen Kleids und des geborgten Gebetbuchs warf ein weitreichendes Licht auf die Jahre, die vor ihr lagen. Sie würde jeden Sonntag mit Percy Grice zur Kirche gehen müssen. Sie würden einen Kirchenstuhl ganz vorn in der teuersten Kirche von New York haben und sein Name würde einen herausragenden Platz auf der Liste der Gemeindespenden einnehmen. Nach ein paar Jahren würde er fülliger werden. Und man würde ihn zum Kirchenvorsteher ernennen. Es war nichts besonders Schwieriges an dieser Reihe religiöser Verpflichtungen, aber sie stand für einen Teil des überwältigenden Bergs von Langeweile, der drohend seinen Schatten auf ihren Weg warf. Und wer ließ sich an einem solchen Morgen schon willig langweilen? Aber Sie werden jemanden heiraten, der sehr reich ist. Welch eine jämmerliche Zukunft Sie für mich voraussehen. Lily hatte gut geschlafen und ihr Morgenbad hatte ihr eine angenehm rosige Wärme verliehen. Und der Tag erwies sich als Komplize ihrer Stimmung. Es war ein Tag wie geschaffen für impulsive Einfälle und Schwänzerei. Die leichte Luft schien voller Goldstäubchen zu sein. Unterhalb des taubedeckten Rasengrüns glühten rot die Wälder und die Hügel am Fluss schwammen in geschmolzenem Blau. Jeder Tropfen Blut in Lillys Adern lud sie ein, glücklich zu sein. Das Knirschen der Räder riss sie aus diesen Gedanken. Sie lehnte sich gegen die Fensterläden und sah, wie der Pferdewagen seine Fracht aufnahm. Es war also zu spät. Aber die Tatsache beunruhigte sie nicht. Ein Blick auf Mr. Grices niedergeschlagenes Gesicht deutete sogar darauf hin, dass es ganz richtig gewesen war, nicht mitzufahren. Denn die Enttäuschung, die er so offen zeigte, würde seinen Appetit auf den Nachmittagsspaziergang sicher eher noch anregen. Sie hatte nicht vor, diesen Spaziergang zu verpassen. Ein Blick auf die Rechnungen auf ihrem Schreibtisch genügte, um sie daran zu erinnern, wie notwendig er war. Aber Lily Barth wird auch den Nachmittagsspaziergang verpassen, und damit der hinterhältigen Konkurrentin Bertha Dorset die Chance geben, sie bei Percy Grice anzuschwärzen, der daraufhin sofort abfährt. Diese Chance ist also vertan. Der Titel House of Mirth, auf Deutsch etwas unschön übersetzt als Haus der Freude, ist eine Anspielung auf ein Bibelzitat. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer. Das Herz der Toren im Haus der Freude. Und töricht ist Lily Bard, trotz all der Intelligenz und Gerissenheit, mit der Edith Wharton sie ausstattet. Der Charakter Lillys ist nicht ganz zu fassen. Einerseits ist da der Wille, nicht im Dreck zu landen, ein großes Vertrauen auch in die eigene Schönheit und die Fähigkeit, andere zu bezaubern. Das ist Lillys Kapital. Doch dann ist da noch etwas anderes, eine Gegenströmung, etwas, das stört. Im Roman ist dieser Gegenpart personalisiert durch Lawrence Selden, einen interessanten, klugen, aber nicht ganz verlässlichen Verehrer Lillys, der keine gute Partie wäre. Lily ist zu Selden hingezogen, aber es wäre zu kurz gegriffen, diese Verliebtheit oder gar Liebe zu ihm als Grund für ihr Zögern zu deuten. Denn echte Liebe gibt es in dem Roman nicht. Oder wenn, wird sie verunmöglicht durch das gesellschaftliche Spiel. Eher ist es eine unheimliche Drift, die Lily abbringt von ihrem Ziel, eine Charakterschwäche. Sie ist leichtsinnig, eine Spielernatur. Sie setzt nicht alle Mittel ein, die sie hat oder hätte, um ihr Ziel zu erreichen. Dieser schillernde Charakter Lillys und diese eigenartige Drift ins Unglück macht den Roman so interessant. Neben der gnadenlosen Gemeinheit, mit der Edith Wharton ihre Protagonistin die soziale Stufenleiter hinuntertreibt. Lily, wir glaubten schon, du wärst uns entwischt. Alles haben wir schon nach Ihnen abgesucht. Wissen Sie auch, warum ich Sie so dringend gesucht habe? Ich würde Sie gern zur Premiere in meine Opernloge einladen. Gus hat versprochen, dazu eigens in die Stadt zu kommen. Er ist ein kolossaler Verehrer von Ihnen. Und ich kann mir vorstellen, dass er um des Vergnügens willen, Sie zu sehen, noch viel weitergehen würde. Bald schon sind es statt der reichen Junggesellen die verheirateten Männer, die Lily Bard gierig umkreisen und schließlich auch in Verruf bringen. Wharton beschreibt die Härte des Geschäfts, auf das sich Lily eingelassen hat, mit klarer, manchmal überklarer Präzision. Bridge spielen, teuerste Kleider tragen sind Investitionen, die sie tätigen muss, wenn sie von den Reichen eingeladen werden will. Aber Lily verstrickt sich immer mehr. Sie braucht dringend Geld und wird erpressbar. Bei der Hälfte des Romans ist Lily noch auf einer Kreuzfahrt an der Côte d'Azur, kann dort den Adel bezaubern und als Schönheit reüssieren. Aber die Leichtigkeit ist weg, das Spielerische verschwunden. Als Bertha Dorset, ihre Gastgeberin und Gegenspielerin, Lily öffentlich demütigt und des Hauses verweist, beginnt der nackte Kampf ums Überleben. Koste es, was es wolle. Zu den hartnäckigen Verehrern Lillys gehört der von Wharton mit antisemitischem Unterton beschriebene Aufsteiger Sim Rosedale. Auf ihn muss sie nun tatsächlich zurückgreifen. Sie hatten schon eine Zeit lang in der Abgeschiedenheit eines felsigen Tales über dem See gesessen, als sie ihn plötzlich unterbrach. »Ich glaube Ihnen ja, was Sie sagen, Mr. Rosedale«, sagte sie ruhig. »Und ich bin bereit, Sie zu heiraten, wann immer Sie es wünschen.« Rosedale schien einen Moment zu zögern. Dann lachte er kurz auf und zog ein goldenes Zigarettenetui aus der Tasche, indem er mit seinen feisten, schmuckbesetzten Fingern nach einer Zigarette mit goldenem Mundstück tastete. Nachdem er eine ausgewählt hatte, hielt er inne, um sie einen Moment lang nachdenklich zu betrachten, bevor er sagte, »Meine liebe Miss Lily, es tut mir leid, wenn es da zwischen uns ein kleines Missverständnis gegeben hat. Aber Sie hatten mir zu verstehen gegeben, dass mein Werben so hoffnungslos ist, dass ich wirklich keinerlei Absicht hatte, damit von neuem zu beginnen.« Lily ist inzwischen keine gute Partie mehr. Und Rosedale würde sie jetzt zwar liebend gerne noch als Mätresse aushalten, will aber nicht mehr öffentlich mit ihr gesehen werden. And down it goes. Edith Wharton erspart ihrer Heldin außer der Prostitution keine erdenkliche Demütigung und treibt sie gnadenlos und zunehmend atemlos alle Stufen des sozialen Abstiegs hinunter. Lily verliert das Erbe ihrer reichen Tante und der Pflichtteil ist blockiert. Sie verkehrt in weniger angesehenen Familien. Die High Society grüßt nicht mehr. Du schuldest mir $9,000. $9,000? Um Geld zu verdienen, etwas, das Lily nie gelernt hat, verdingt sie sich als Gesellschaftsdame bei einer zwielichtigen Aufsteigerin, die sie dann fallen lässt. Zuletzt wohnt sie einsam in einem einfachen Quartier und versucht sich in einem Hutmachergeschäft als Näherin. Aber sie leidet unter Schlaflosigkeit, kann sich nicht konzentrieren und für handwerkliche Tätigkeiten ist sie sowieso viel zu ungeschickt. Lilly, kann ich Ihnen denn nicht helfen? Warum muss es so weit kommen? Es ist weniger das Mitleid mit Lilly als die Fassungslosigkeit über ihren Niedergang, die den Leser und die Leserin bei der Stange hält. House of Mirth ist nicht unbedingt ein gelungener Roman. Henry James nannte ihn better written than constructed. Aber er zeigt die Mechanik des Niedergangs deutlich und war überaus erfolgreich. Nachdem er in Scribner's Magazine erschienen war, verkauften sich Rekordzahlen des Romans. Mehr als 140.000 Exemplare. Es gibt mehrere Theaterstücke nach der Vorlage, drei Verfilmungen und mit Lilly des Komponisten Garth Baxter aus dem Jahr 2018 sogar eine Oper. Auch hier also die Faszination an der Spirale, die abwärts führt. Literatur geht nicht realistisch vor in der Darstellung. Sie lenkt das Geschehen, manchmal auf Umwegen, manchmal direkt, in eine Richtung. Auch in Thomas Manns Buddenbrooks ist diese Mechanik klar zu sehen. Von Anfang an ist da der kleine Riss im Gemäuer, die Saat des Untergangs, die langsam wächst, und die Frage bleibt nur, wie weit wird es noch gehen? Und hoffen wir nicht bis zum Schluss auf Rettung? Schlaf war, was sie brauchte. Sie erinnerte sich, dass sie seit zwei Nächten die Augen nicht geschlossen hatte. Das kleine Fläschchen stand an ihrem Bett, nur darauf wartend, sie in seinen Bann zu nehmen. Sie streckte ihre Hand aus und maß die beruhigenden Tropfen in einem Glas ab. Sie hatte seit langem die Dosis bis zur obersten Grenze erhöht. Aber heute Nacht, das fühlte sie, musste sie sie noch einmal steigern. Sie wusste, sie ging ein gewisses Risiko ein, wenn sie das tat. Sie erinnerte sich an die Warnung des Apothekers. Aber wenn sie ein paar Tropfen zu der Dosis hinzufügte, würde wahrscheinlich nichts weiter geschehen, als dass sie sich die Ruhe verschaffen würde, die sie so verzweifelt brauchte. Eins zu 100 ist die Möglichkeit, dass Lilly nicht mehr erwacht. Und es ist klar, welchen Ausgang Edith Wharton für ihre Protagonistin vorgesehen hat. Lilly stirbt an einer Überdosis ihres Schlafmittels. Zuvor nutzt sie noch den endlich eingetroffenen Pflichtteil ihres Erbes, um ihre Schulden zu begleichen. An jeder Ecke hätte es eine Wendung des Geschehens geben können. Aber jedes Mal ergreift Lilly ihre Chance nicht. Vordergründig geschieht das auch, weil Lilly moralisch gut bleiben will, sich weder prostituieren noch Bertha Dorset mit geheimen Briefen erpressen. Aber Moral wäre fade. Nein, da ist noch etwas anderes. Edith Wharton lässt ihre Heldin einfach untergehen. Zum Erfolg und auch zum Happy End gehört eine gewisse Dreistigkeit, Rohheit, eine zu derbe Entschlossenheit. Lilly aber überlässt sich dieser Drift, dem Aber, dieser Gegenströmung, die ihrem Ziel zuwiderläuft. In der Schrift »Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit« beschreibt Sigmund Freud das eigenartige Phänomen des bewussten Scheiterns. Er nennt es auch »am Erfolge zusammenbrechen«. Man könnte jetzt zugreifen, aber man tut es nicht. Bei Freud, er nennt als Beispiele Lady Macbeth und die Rebecca aus Ibsens Rosmersholm, hat diese innere Versagung mit einem Schuldgefühl zu tun und, wie sollte es anders sein, mit dem Ödipus-Komplex. Ja, du möchtest Vater oder Mutter töten, aber du kannst es nicht. Was Lilly angeht, so liegt eine Deutung nahe, die Wharton nicht ausspricht. Lilly rächt sich an den Ambitionen, die ihre verstorbene Mutter für sie hatte. Das nämlich ist ein veritabler Grund für Niedergänge. dass wir die Eltern in uns nur töten können, indem wir uns selbst zugrunde richten. Zwischenstück. Drama und Tragödie. Die Literatur hat ihr eigenes Genre des Niedergangs. Die Tragödie. Oder auch das Trauerspiel. Hier ist der Ausgang festgelegt und klar von Anfang an, dass die Sache schlecht ausgehen wird für den Helden und die Heldin. Was schafft da den Suspense? Dass wir wissen wollen, wie es geschieht, das Niedergehen. Wem es widerfährt und warum. Und wie der Kampf ums Überleben aussieht. Je höher der Ruhm, desto tiefer der Fall. Das war eines der Strickmuster der klassischen Tragödie, die, bis dann das bürgerliche Trauerspiel kam, immer von hohem Adel handelte, von Königen und edlen Helden. Die Tragödie handelt vom Verhängnis und enthält auch eine Definition des Niedergangs. Er ist das Ende der Freiheit. Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie. Immer enger geschnürt sind die Entscheidungsmöglichkeiten, wie bei Lily Bard. Oder schlimmer noch, Entscheidung ändert nichts. Egal, was du tust, Ödipus, Antigone, Hamlet, kleine Maus, es wird böse enden. Wir sehen die Helden kämpfen, hinabgleiten in einem Trichter, der unweigerlich in den Abgrund führt. Macbeth im Blutrausch, Maria Stuart auf dem Schafott, Fausts Gretchen entehrt im Elend. Oft hat der Mensch, bevor es abwärts geht mit ihm, den Hexen geglaubt oder sich dem Teufel verschrieben, um hochzusteigen wie Ikarus und dann hinabzufallen, schnell und schneller. Denn auch das ist ein Motiv des Niedergangs, der Hochmut. War er bei Lily Bard nicht auch zu finden? Kommt vor dem Fall. Hinauf und hinab. Die Zuschauerin, der Leser will Bewegung, eine Geschichte und will heftig fühlen, will Furcht, Zittern, Katharsis. Tragödie eben. Ich muss zur Luft hinauf. Die Nacht wird auf ein Unheilswerk verbracht. Großwerk vor Mittag werden soll. Ein Tropfen, Giftgedünste voll, an einem Horn des Mondes blinkt. Den fang ich, ehe er niedersinkt. Der, destilliert mit Zauberflüchen, ruft Geister, die mit list'gen Sprüchen ihn mächtig täuschen. Das Betörung ihn treibt zu eigener Zerstörung. Schicksal und Tod soll er verachten, nicht kennen Furcht nach Gnad, nicht trachten. Ihr wisst es ja, dass Sicherheit des Menschen Erbfeind jederzeit. Kazuo Shiguro. Never let me go. Ganz ohne Fallhöhe kommt ein anderer exzellenter Autor des Niedergangs aus. Der Nobelpreisträger für Literatur, Kazuo Ishiguro. Seine Helden sind durchwegs bescheidene, kleine Wesen. Sie sind Dienende. Und was sie auszeichnet, ist eine eigenartige Gutgläubigkeit. Sie alle sehen nicht ganz klar. Etwas über sie selbst und ihre Rolle in der Welt bleibt ihnen verborgen. Weshalb sie sich nur ahnend vorwärts tasten. Wie etwa der Butler Stevens in The Remains of the Day, was vom Tage übrig bleibt, der in seinem Ethos des korrekten Dieners den Wandel der Zeit verschläft, die Liebe verpasst und politische Klarsicht verliert. Oder die Androidin Clara in Clara and the Sun, die glaubt, sie könne das ihr zugeteilte Kind retten, wenn sie ihre eigene Maschinenflüssigkeit opfert und die Sonne besänftigt. Blind auf eine andere Weise wiederum sind die Jugendlichen Kathy, Tom und Ruth in Never Let Me Go, Alles, was wir geben mussten, dem wohl besten Roman Ishiguros. Kathy, Tom und Ruth wachsen elternlos, wie alle anderen dort, in Hailsham, einem Elite-Internat besonderer Art, auf. Wobei zunächst nicht ganz klar wird, was das Ausgezeichnete an all den Kindern ist, die hier herangezogen werden. Wir wussten es und wussten es doch nicht. Vor ein paar Jahren, als Tommy und ich noch einmal über all das sprachen, rückte er mit einer Theorie heraus. Er hielt es für denkbar, dass die Aufseher während unserer ganzen Jahre in Hailsham immer sehr sorgfältig den Zeitpunkt überlegten, wann sie uns was eröffneten, so dass wir immer ein bisschen zu jung waren, um die jeweils neuesten Informationen in allen Einzelheiten zu verstehen. Aber auf irgendeiner Ebene drangen sie natürlich doch ein, so dass wir bald alles irgendwo im Kopf gespeichert hatten, ohne uns je gründlich damit auseinandergesetzt zu haben. Ist fehlende Klarsicht ein Grund für den Niedergang? Für die Kinder von Hailsham gäbe es keinen Ausweg, auch wenn sie genauer über sich Bescheid wüssten. Aber vielleicht würden sie rebellieren und versuchen auszubrechen. Denn sie sind Klone, einzig dafür geschaffen, dass sie, sobald sie erwachsen sind, Organspender werden. Manche überstehen 2, manche 3 Spenden, bevor sie im jungen Erwachsenenalter abschließen, wie es im Roman heißt. Also nur noch Hüllen sind, reine Ersatzteillager für die medizinischen Bedürfnisse anderer Menschen. Der Roman ist aus der Perspektive von Kathy erzählt, die zurückblickt auf das privilegierte Aufwachsen in Hailsham. Als Kinder und Jugendliche wurden die Kollegiaten medizinisch exzellent versorgt. Man ließ ihnen eine gute Erziehung angedeihen. Bildung, die sie zu etwas Auserwähltem zu machen schien und inspirierte die Kinder sogar dazu, kreativ zu sein, Kunstwerke zu schaffen, die in einer Galerie gesammelt wurden. In diesem somnambul-paradiesischen Umfeld entwickelt sich auch die intensive Dreiecksbeziehung zwischen Kathy, Tom und Ruth. Wobei Ruth, die unberechenbare Freundin, eine Liebesbeziehung zwischen Tom und Kathy vereitelt. Ruth sät Zwietracht und schnappt sich Tom, führt eine offensiv sexuelle Beziehung zu ihm vor Kathys Augen. Deren Einsamkeit, die Traurigkeit und Passivität einer unerfüllten Liebe lässt die gesamte Erzählung nicht los. Die Wege der Protagonisten trennen sich. Sie verlassen die Schule und die Cottages, eine Art Zwischenstation zur Welt. Und als sie sich 10 Jahre später wieder treffen, arbeitet Kathy, jetzt 31 Jahre alt, noch als Carer. Das heißt, sie kümmert sich als Betreuerin um Spender, während Ruth und Tom bereits die ersten Organentnahmen hinter sich haben. Ruth hat die erste Spende nicht gut verkraftet, Tom erholt sich mehr oder weniger gut von der zweiten. Jetzt bereut die stark geschwächte Ruth ihr früheres Verhalten. Sie ermutigt Tom und Kathy, doch noch die Liebesbeziehung zu leben, die damals von ihr hintertrieben worden war. Die beiden versuchen es. Aber neben unserer Hoffnung, dass dies ein Beginn wäre, ein Tor, das wir durchschritten, schwang schon etwas anderes mit. Ein Gefühl, das ich lange Zeit nicht wahrhaben wollte. Und wenn ich es doch nicht verdrängen konnte, versuchte ich mir wenigstens einzureden, dass es irgendwann von selbst verschwinden würde. Ich meine damit, dass von Anfang an, schon bei diesem ersten Mal, an Tommys Verhalten etwas war wie ein Beiklang von Trauer, der zu sagen schien: Ja, wir tun das jetzt und ich bin froh darum, aber wie schade, dass wir so lange damit gewartet haben. Und auch in der Zeit danach, als wir richtig miteinander schliefen und wirklich glücklich waren, auch dann war dieses nagende Gefühl nie ganz verschwunden. Kasua Ishiguro ist der Autor ultimativer Nostalgie. Wie ein feuchtwarmes Tuch überspannt sie seine Geschichten. Schon allein, dass er die Zukunftsvision in die historische Vergangenheit verlegt. Der Roman spielt im Südengland der 1950er Jahre, wirkt bedrückend und sentimental zugleich. Genauso wie der gefügige Gehorsam der Protagonisten. Rebellion ist ausgeschlossen in diesem Setting. Der größte Aufstand besteht darin, dass Tommy einmal laut losschreit vor Verzweiflung. Sonst aber erstickt alles im Nebel der Gefügigkeit und des zu spät, zu spät, zu spät. Liebe ist auch deshalb so wichtig in diesem Roman, weil sie Anlass zu einer kleinen Hoffnung gibt, das Schicksal aufzuschieben. Denn es kursierte ein Gerücht in Hailsham, dass Liebespaare eine Schonfrist erhalten könnten, wenn es ihnen gelänge zu beweisen, dass ihre Liebe echt ist. Dann könnten sie einen Aufschub erhalten, ein Geschenk von 3 oder 4 Jahren Freiheit, bevor sie zu Spendern werden. 3 oder 4 Jahre leben. Kathy und Tom wollen das jetzt versuchen. Mittlerweile ist Hale schon geschlossen, aber es gelingt ihnen, Madam und Miss Emily aufzuspüren, die ehemaligen Heimleiterinnen. Was wir wissen wollen, Miss Emily, ist etwas Wahres an dem Gerücht oder nicht? Einen Moment lang sah sie uns stumm an. Dann holte sie tief Luft. Als es Hailsham noch gab, sorgte ich dafür, dass das Gerücht, wann immer es aufflammte, gründlich ausgetreten wurde. Aber ich hatte doch keinen Einfluss darauf. Am Ende gelangte ich zu der Überzeugung, dass dieses Gerücht nicht ein Einzelfenomen ist. Was ich damit meine, ich glaube, es entsteht immer wieder neu, aus dem Nichts heraus. Und auch wenn einige wenige Paare eine Enttäuschung hinnehmen müssen, werden die übrigen nie die Probe aufs Exempel machen. Für sie bleibt es ein Traum, eine kleine Fantasie, der sie sich hingeben können. Was schadet es? Aber für sie beide, sehe ich, gilt das nicht. Ihnen ist es ernst. Sie haben gründlich darüber nachgedacht. Sie haben gründlich gehofft. Um Kollegiaten wie Sie tut es mir leid. Es macht mir ganz und gar kein Vergnügen, Sie enttäuschen zu müssen, aber so ist es. An dem Gerücht ist nichts Wahres. Ich bedauere. Aufrichtig. Warum gab es dann überhaupt Hailsham? Wollen Kathy und Tommy wissen. Warum wurden sie wie privilegierte Kinder überhaupt so aufwendig erzogen? Die Antwort, die sie erhalten, ist grausam. Sie waren ein Experiment. Eine humane Laune der Wissenschaft. Es galt zu beweisen, dass auch Klone eine Seele haben, dass sie entwicklungsfähig sind, tatsächlich menschliche Wesen. Mehr war es nicht. Und jetzt war das Experiment sowieso vorbei, Hailsham geschlossen, die Klonaufzucht wieder industriell und pragmatisch organisiert. Wir haben zumindest dafür gesorgt, dass sie alle, die sie in unserer Obhut waren, in einer wunderbaren Umgebung aufwachsen konnten. Und wir haben auch dafür gesorgt, dass ihnen immerhin das schlimmste Grauen erspart blieb, nachdem sie uns verlassen hatten. Zumindest so viel konnten wir tun. Sehen Sie sich doch beide an. Sie hatten ein gutes Leben. Sie sind gebildet und kultiviert. Ich bedauere, dass wir nicht mehr für sie erwirken konnten. Aber sie müssen sich vor Augen halten, wie viel schlimmer es früher gewesen war. In der ersten Zeit nach dem Krieg waren die meisten von ihnen nur das. Schemenhafte Objekte in Reagenzgläsern. Mir ist schon klar, dass es so aussehen mag, als wären sie nur Schachfiguren in einem Spiel gewesen. Zweifellos kann man es so sehen. Aber bedenken Sie eines. Sie waren immerhin vom Glück begünstigte Schachfiguren. Ist es besser, eine kurze, gute Zeit gehabt zu haben, als gar keine? Zeit ist Frist. Und das Beklemmende an Ishigurus Roman ist, dass uns LeserInnen im Grunde nichts von Kathy, Ruth und Tommy unterscheidet. Wir alle werden nach einer mehr oder weniger gesunden Lebensfrist in Spitälern liegen, uns erholen von der ersten, der zweiten Krankheit. Wir werden hinfallen und aufstehen, etwas weniger geschickt aufstehen mit der Zeit, und irgendwann werden wir erschöpft sein. Ausgelaugt liegen bleiben, abschließen, wie es im Roman heißt. Denn das Wesen der Zeit selbst ist Niedergang. Hier kann etwas nicht wieder gut gemacht oder zurückgeschraubt werden. Zeit ist Unumkehrbarkeit, ist Entropie. Die Zunahme der Unordnung, bis alles sich auflöst im Dunst des Nichts oder des ununterscheidbaren Alls. Es gibt da kein Entrinnen und immer wird es für irgendetwas zu spät gewesen sein. Kasua Ishiguro baut seine Geschichte doppelt schmerzhaft, weil er die Frist verkürzt, das Sterben und die sentimentale Rückerinnerung ins junge Erwachsenenalter der Klone verlegt, weil auch die mögliche Liebe zwischen Tommy und Kathy schon verpasst ist, bevor sie beginnt. Tommy wird sich schnell wieder von Kathy entfernen, denn er ist Spender und wird bald sterben. Und am Ende des Romans, wie soll es anders sein, erhält auch Kathy ihren Bescheid, dass sie nun im Alter von 31 ins Spendenprogramm aufgenommen wird. Zeit ist Frist. Macht es einen Unterschied, wie viel uns davon gegeben ist? Save the Cat und tiefster Punkt. Unzählige Arten des Niedergangs gibt es und unzählige Weisen, ihn zu beschreiben. Die Liebe selbst kann ein Niedergang sein oder ihr langsames Verschwinden. Der Horror, die Krankheit, der Hunger, der Krieg, das Einschrumpfen, Dahinsiechen und Altern, die Schande, die Erpressbarkeit, die Melancholie, die verpasste Chance, der Selbstbetrug, der Hochmut und nicht zuletzt der Wahnsinn. All das sind Formen des Niedergangs. Und von allen erzählt endlos die Literatur. In seinem Bestseller zum Verfassen von Drehbüchern mit dem Titel Save the Cat, Rette die Katze, beschreibt Blake Snyder einen gelungenen Plot als eine Swiss Clock of Emotions. Um zu funktionieren, brauche eine Geschichte einen klaren Takt und ein mit schweizerischer Urpräzision eingesetztes Management der Gefühle. Gibt es Expositionen und Auftritte verschiedener Figuren und den sogenannten Midpoint, die genaue Mitte des Drehbuchs, meist ein Wendepunkt, an dem sich die Handlung noch einmal durch einen weiteren Konflikt verschärft und etwas später folgt der All is Lost Moment oder auch der Seele finsterste Nacht. Der tiefste Punkt also, an dem wirklich alles zu spät und verloren scheint. Oder ist. Deep down in a pit, there I lay. Ab hier zieht Münchhausen sich nicht mehr am eigenen Schopf aus dem Sumpf. Hier braucht der Elende definitiv Rettung, ein Wunder, eine Umkehr. Die finsterste Nacht der Seele als endgültig tiefster Punkt ist ein bekannter Topos. Der Schrei Jesu am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber auch ein narratives Konstrukt, denn nirgends ist die Spannung größer als in diesem Moment, wo Aufstieg und Niedergang fast austauschbar sind. Ob Spitze der Kurve oder Tal, es muss sich etwas ändern und die wesentliche Frage ist, was kommt jetzt? Antwortet Rosedale auf Lillys Heiratsangebot? Bekommen Kathy und Tommy einen Aufschub? Entwischt die Maus der Falle? Entscheidend ist dieser Augenblick. Die letzte Chance auf Umkehr, bevor es weitergeht. Doch hinauf oder noch tiefer hinunter? Und ja, hinunter geht es ziemlich schnell. Der Wagen zur Hölle nimmt rasante Fahrt auf, während der Aufstieg in den Himmel meist mühsamer vonstatten geht. Der Wendepunkt jedenfalls, der Augenblick, an dem alles am seidenen Faden hängt, ist ein Test auf die Freiheit. Und genau dieser Augenblick ist es auch, der süchtig macht. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Gott, höre meine Klagen. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Gott, höre meine Fragen. Dostojewski, der Spieler. Pass, das sind die Zahlen von 19 einschließlich bis 36. Die erste Zahlengruppe von 1 bis einschließlich 18 heißt Monk. Doch was kümmerte mich das? Ich berechnete nicht. Ich wusste nicht einmal, welche Zahl zuletzt herausgekommen war. Ich erkundigte mich nicht danach, als ich das Spiel begann. Jeder auch nur ein wenig überlegende Spieler hätte es getan. Ich holte meine sämtlichen 20 Friedrichs d'Or hervor und setzte sie auf das Pass vor mir. Ich hatte gewonnen. und setzte wieder alles. Das Gesetzte und den Gewinn. Auch der. Wieder gewonnen. Ich hatte nun 80 Friedrichsdor. Die schob ich allesamt auf das Feld für das mittlere Dutzend. Das Dreifache bei Gewinn, aber zwei Chancen gegen mich. Die Kugel rollte und fiel auf 24. Man händigte mir drei Rollen mit je 50 Friedrichsdor aus, dazu 10 einzelne Goldmünzen. Mit dem, was ich gesetzt hatte, besaß ich nun über 200 Friedrichsdor. Ich handelte wie im Fieber und schob den ganzen Haufen Geld auf das Feld für Rot. Und kam plötzlich zur Besinnung. Es ging um mein ganzes Leben. Die Sucht, dieser Pakt mit dem Teufel, ist eine ziemlich perfide Form des Niedergangs. Meisterhaft beschreibt sie Fjodor Dostojewski in dem kurzen Roman Der Spieler, der auf eigene Erfahrungen zurückgeht. Der Ich-Erzähler des Romans, Alexei Iwanowitsch, ist Hauslehrer bei einer russischen Generalsfamilie, die sich in einem deutschen Kurort namens Roulettenburg aufhält. Während sein labiler und hochverschuldeter Herr, der General, auf das schnelle Ableben seiner reichen Großmutter und auf Rettung durch Erbschaft hofft, ist Alexei in verzweifelter Liebe zu Mademoiselle Polina, der Stieftochter des Generals, entbrannt. Ihr Sklave will er sein. Er demütigt sich in einem fort und begeht allerlei Verrücktheiten, um der Angebeteten seine Liebe zu beweisen. Mademoiselle Polina aber braucht dringend Geld. Und so begibt sich Alexei mit ein paar Friedrichsdor an den Roulette-Tisch. Rouge. Einsatz und Gewinn machten 4000 Gulden und 80 Friedrichsdor aus. In diesen Minuten kam ich mit dem Rechnen noch nach. Dann, ich erinnere mich, setzte ich 2000 Gulden wieder auf das mittlere Dutzend und verlor. Ich setzte meine Goldmünzen, 80 Friedrichsdor, und verlor. Ich packte die Wut. Ich nahm den Rest, die mir noch verbliebenen 2000 Gulden, und setzte sie auf das erste Dutzend. Zusammen mit dem Einsatz hatte ich nun wieder 6000 Gulden in der Hand. Ich setzte 4000 Gulden auf Schwarz. Ringsum wurde erwartungsvoll geredet. Schwarz gewann. Hier setzt mein Gedächtnis aus. Nur wie im Traum erinnere ich mich, dass ich das Geld zu Tausenden einstrich. Für den Helden beginnt, durchsetzt von kleinen Rückschlägen, eine unglaubliche Glückssträhne. Atemlos beschreibt Dostojewski das Geschehen am Spieltisch. Wie die Umstehenden jubeln, sich selbsternannte Berater herandrängen, wie der Verstand aussetzt und eine Art rauschhafter Trance die Führung übernimmt, wie der Körper reagiert mit Herzrasen, Zittern, Frösteln und Schwitzen, wie Erregung und Stumpfheit sich abwechseln, Wut und Trotz und Hoffnung und Euphorie und Eitelkeit, Furchtlosigkeit und Angst. Der Augenblick des Wartens, bevor die Kugel ihre endgültige Position erreicht habe, gleiche dem, was Madame Blanchard empfand, als sie damals in Paris mit dem Luftballon zur Erde stürzte. Der Spieler wechselt vom Roulette zum Kartenspiel. Und zweimal sprengt er an diesem Abend die Bank. Beim Trente de Quarante sitzt aristokratisches Publikum. Das ist kein Roulette, sondern ein Kartenspiel. Hier steht die Bank im einzelnen Fall für 100.000 Taler ein. Ich verstand von dem Spiel überhaupt nichts und kannte kaum eine Art des Einsatzes, außer Rot und Schwarz, die es hier auch gab. An sie hielt ich mich. Wahrhaftig, das Schicksal stieß mich gleichsam vorwärts. Diesmal, wie mit Absicht, ergab sich ein Umstand, dem wir gleichwohl im Spiel nicht selten begegnen. Das Glück heftet sich beispielsweise an Rot und lässt 10, ja 15 Mal nacheinander nicht von der Farbe ab. Versteht sich, dass man, wenn sich Rot so oft wiederholt hat, diese Farbe meidet und schon beispielsweise nach 10 Malen keinesfalls mehr auf sie setzt. Ich aber, in merkwürdigem Starrsinn, hielt mich gerade an Rot. Da ich doch sah, dass es 7 Mal nacheinander gewonnen hatte. Und man glaube mir, ich lüge nicht. Wenn das Spielreglement es erlaubte, dass man 50.000 Gulden auf einmal setzt, so hätte ich sie wohl gesetzt. Ringsum schrie man, es sei Wahnwitz. Wahnwitz! Rot komme nun schon das 14. Mal. Monsieur a gagné déjà 100.000 florins. Ich fuhr auf. Wie? Hat er an diesem Abend 100.000 Gulden gewonnen? Wozu brauchte ich mehr? Sie sind kühl. Sie sind sehr kühl. Reisen Sie unbedingt morgen früh ab. Reisen Sie unbedingt morgen früh ab. Sonst werden Sie alles verlieren. Ich war schon fast am Ende der Allee angelangt, Da erst überfiel mich die Angst. Wenn man mich nun erschlüge und beraubte. Mit jedem Schritt verdoppelte sich die Furcht. Ich rannte beinahe. Am Ausgang der Allee blitzte auf einmal unser Hotel mit seinen zahllosen Lichtern auf. Ich nehme ihr Geld nicht. Alexei schafft seinen Weg nach Hause, schüttet all das Geld vor seiner Angebeteten aus, aber etwas Eigenartiges geschieht. Polina will sein Geld nicht und... Gleichzeitig hat seine Liebe nachgelassen. Während er alles auf eine Karte setzte und bereit war, sich für Polina den Hals brechen zu lassen, hat an diesem Abend die Liebesleidenschaft, die vielleicht nie etwas anderes war als Sucht, einer anderen giftigen Besessenheit Platz gemacht. Der Held ist, wie man sagt, hooked. Er hängt an der Angel des Glücksspiels und kommt nicht mehr los. Da Polina das gewonnene Geld ablehnt, bringt Alexei es mit einer anderen Dame in Paris durch. Dann streift er ruhelos durch Deutschland, von einem Spielcasino zum anderen, verliert, verliert, gewinnt, verliert, verbringt wegen seiner Spielschulden eine Zeit im Gefängnis, verdingt sich als Lakai, verspielt immer wieder alles, was er hat. All diese Stationen muss der Roman gar nicht mehr lang und breit auserzählen. Am Ende trifft Alexei auf Mr. Astley, einen alten Bekannten aus Roulettenburg. Der ist erschrocken über die Entwicklung und gibt ihm ein wenig Geld mit den Worten: Ihr Leben ist zu Ende. Ich klage Sie nicht an. Sie brauchen natürlich Geld. Hier, nehmen Sie die 10 Louisdor von mir. Mehr gebe ich nicht, weil Sie sowieso alles verspielen. Warum gibt die Sucht keine Ruhe, bevor nicht der Niedergang komplett ist und endgültig? Es ist die Paradoxie der Sucht, dass es ihr nicht um Befriedigung geht, sondern um Verstetigung des Mangels. Die Sucht wird das befallene Subjekt so lange verschleißen, bis alles herausgeholt ist und sie sich mit ihrem Träger schließlich selbst auslöscht. Die Sucht ist die Inkarnation des Todestriebs auf Raten. Und sie ist ein so ambivalentes Ding. Denn im Grunde ist das Begehren, das sie weckt, reine Verachtung. In der Spielsucht sind Gier nach Geld und der Ekel davor zu einer Gestalt verschmolzen. Ja, vielleicht ist Gier immer auch Verachtung dessen, wonach sie trachtet. Der Gewinn muss also vernichtet werden, so wie der Mensch. Vielleicht erklärt sich dieses Phänomen auch mit dem Prinzip der Verausgabung, dem Georges Bataille eine ganze Theorie widmete. Das Leben produziere Überschüsse, so glaubte Bataille, die es nicht anders loswerden könne als durch Verschwendung und Zerstörung. Weg mit dem Zeug, alles verbrennen. Wir werden auf Batailles Anti-Ökonomie des Tausches noch zurückkommen. Die Kunstschaffenden jedenfalls sind für ihn lebende Beweise seiner Theorie. Der Begriff Poesie kann als Synonym für Verschwendung angesehen werden. Poesie heißt nämlich nichts anderes als Schöpfung durch Verlust. Ihr Sinn ist also nicht weit entfernt von dem des Opfers. Wie viele der bekannten Literaturgrößen waren und sind nicht Süchtige? Hemingway und Joyce, Highsmith und Bachmann, Josef Roth und Georg Trakl, Dostojewski und Stifter, Charles Baudelaire und William Faulkner, John Steinbeck, Aldous Huxley, François Sagan, Robert Musil. Niedergang und Literatur sind eng verknüpft, weil die Lebenden der Schreibenden oft nah am Abgrund gebaut sind. Und natürlich auch, weil im Vergleich zum Aufstieg der Niedergang das interessantere literarische Sujet ist. Und dann wäre da noch die Nacht der Seele, der Punkt, an dem noch nicht ganz alles zu Ende ist und der Blick in den Abgrund offen. Es ist genau dieser Moment, der uns weiterlesen lässt. Denn das Ungewisse macht süchtig. Nicht das Gewonnenhaben, sondern die Möglichkeit, alles zu verlieren. Im Angesicht des Niedergangs zu überleben, das ist das echte Happy End. Und wie geht es weiter mit Alexei Iwanowitsch? Die Hauptsache ist charakterfest bleiben. Ich brauche nur an das zu denken, was mir in dieser Hinsicht vor 7 Monaten in Roulettenburg geschehen ist. Ich hatte damals alles verloren, alles. Ich trete aus dem Kurhaus, Taste meiner Kleider ab und in der Westentasche rührt sich noch ein einziger Gulden. Ich setze diesen Gulden auf Monk. Diesmal hielt ich es mit Monk. Und wahrhaftig, es ist schon ein eigentümliches Gefühl, wenn man allein ist. In einem fremden Land, fern der Heimat, fern den Freunden, nicht wissend, was man an diesem Tage essen wird. Wenn man da den letzten Gulden setzt, den allerletzten. Ich habe gewonnen. Und 20 Minuten später das Kurhaus mit 170 Gulden in der Tasche verlassen. Tatsache! Da sieht man, was der letzte Gulden bedeuten kann. Was, wenn ich damals den Mut verloren, wenn ich nicht den Entschluss gewagt hätte? Morgen. Morgen nimmt alles ein Ende. René Benko. Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen im Volkstheater. Mein Name ist Kalle Fuhr und ich werde Sie heute durch diesen Abend begleiten. Dankeschön. Heute Abend, da wird es um einen Mann gehen, der in den letzten Monaten die Schlagzeilen gefüllt hat wie kaum ein anderer. René Benko. Für alle, die ihn nicht kennen. René Benko ist Unternehmer. 2019 wird sein Vermögen auf über 5 Milliarden Euro geschätzt. Und das Business, mit dem Benko reich geworden ist, Immobilien. Vom Großen ins Kleine, ins Mittlere. Das dritte Kapitel dieser langen Nacht dreht sich um wirtschaftliche Niedergänge. Um Konkurse und Pleiten von Firmen, die ja oft auch als Imperien bezeichnet werden und an deren Spitze meist mächtige, zumindest reiche Männer stehen. Der Konkurs von Unternehmen ist bei weitem nicht so katastrophisch wie der Untergang von Großreichen, aber er hat erhebliche Folgen für eine große Zahl von Menschen. Was aber bringt Unternehmen zu Fall? Was sind eigentlich Konkurse? Und was verraten Sie über die Logik und die Psychologik und vielleicht auch über eine gewisse Erotik von Niedergängen? Beginnen wir mit einem recht berühmten und aktuellen Beispiel. Herzlich willkommen zu Aufstieg und Fall des Herrn René Benko. Als im März 2024 in Wien das Büroinventar von René Benkos insolvent gemeldeter Signa Holding versteigert wurde, war für eine Fußmatte mit dem Aufdruck Signa zwischenzeitlich 1.600 Euro geboten. Für einen Plastikmülleimer 60 und für ein Toilettenset samt Klobürste 550 Euro. Die Schnäppchenjäger waren offenbar bereit, sich die Souvenirs aus der Konkursmasse etwas kosten zu lassen. Oder sie wollten sich mit der Ersteigerung einer Signa-Reliquie einfach ein Stückchen abschneiden vom Wunderkind René Benko. Und so spiegelte sich noch in der Versteigerung der Restposten das Geschäftsmodell des Signa-Imperiums aufs Trefflichste. Aus Mist Gold machen. Der Fall ist populär und in großen Zügen bekannt. René Benko, 1977 in Innsbruck geboren, war im Lauf von nur 20 Jahren kometenhaft vom Schulabbrecher zum superreichen Immobilienspekulanten aufgestiegen. Angefangen hatte er mit dem Ausbau alter Dachböden in Innsbruck, sich dann über Erwerb und Luxussanierung des Kaufhauses Tirol, eine Art Gesellenstück, zu immer gigantischeren Investments hochgeschraubt, vor allem mit Kaufhausimmobilien in guten Innenstadtlagen. Benko, genauer gesagt sein Unternehmen Signa, erwarb die Kaufhauskette Kieker Leiner in Österreich oder Galeria Kaufhof in Deutschland. Das Goldene Quartier in Wien gehörte ihm, das KDW in Berlin, das halbe Chrysler Building in New York. Der Bau des geplanten Elbtowers in Hamburg sollte über eine seiner Projektgesellschaften finanziert werden. Auch an Medienunternehmen, Sportgeschäften und Fastfoodketten hielt Benko Anteile. Ende 2023 aber musste die Signa Holding dann Insolvenz anmelden. Und seither fallen die zahlreichen Subunternehmen, die sogenannten Signa-Töchter, wie die Dominosteine. Die Signa Prime Selection, Signa Retail Selection, Signa Development Selection, Familie Benko Privatstiftung, die Signa Real Estate Management Germany GmbH, die RE Transactions Management GmbH, die Financial Services Germany GmbH, Galeria Properties GmbH und Mönckeberg 16 Immobilien GmbH und Co. KG etc. etc. Vom Beamtensohn zum Milliardär, der dann die bislang größte Pleite der österreichischen Wirtschaftsgeschichte verursacht. Das ist ein wahrhaft toller Stoff. Weshalb es mittlerweile etliche Fernsehdokumentationen zum Fall Benko gibt, ein Buch mit dem Titel Inside Signa, das auch die Vorlage für eine Fernsehserie bilden wird, die ab Mitte 2025 gedreht werden soll. Was für ein Theater. Wie ist der Mann überhaupt an so viel Geld gekommen? Auch das erklärt Kalle Fuhr auf der Bühne des Wiener Volkstheaters. Ich möchte verstehen, wie die Signa funktioniert. Wollen wir das nicht alle? Komm mit. Die erste Frage ist, was ist die Signa? Die Signa ist ein Konzern. Die Signa ist nicht ein Konzern. Die Signa ist eine Vielzahl von hunderten Konzernen. Das hier, das ist die Signa. Ganz oben, der goldene Becher, das ist die Signa Holding. Unter ihr viele, viele kleine Mini-Signas. Aber warum kann es nicht einfach eine Signa geben? Das wäre doch langweilig. Schau mal. Grüß Gott. Hallo, wir würden gerne dieses Haus kaufen. Wie viel kostet denn das? 5 Millionen. Hast du 5 Millionen Euro? Nein. Ich auch nicht. Aber Sie vielleicht. Frag Sie mal. Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Ja, bitte. Ich weiß, komische Frage jetzt, aber haben Sie 5 Millionen Euro? Ja, hab ich. Was wollen Sie dafür? Ja, Sie sind doch von der Signa, oder? Ich glaube, ja. 1% Zinsen? Okay, cool. Danke. Gerne, bitte. Sie hat mir einfach 5 Millionen gegeben. Die ist von der Raiffeisenbank. Da sitzt da in einem Signa-Beirat. Bitte sehr, Ihre 5 Millionen. Danke. Aus den drei Bausteinen Intransparenz, sehr gute Kontakte zu Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft und Überbewertung von Immobilien bestand das System Signa. In wie viel Untergruppen sich das undurchsichtige Firmenkonglomerat aufspaltete, ist gar nicht so leicht zu zählen. Von 169 Signas bis zu über 1000 reichen die Angaben, je nachdem, was und wie man zählt. Wie beim Hütchenspiel wurden hier die Geldsummen von der einen Tochtergesellschaft zur anderen verschoben, sodass immer dort, wohin die Prüfer schauten, gerade Bonität gegeben schien. Benko, der offiziell gar nicht Inhaber seines Unternehmens war, sondern nur im Beirat saß, verstand es, Bilanzen zu verschleiern, Geschäftsberichte nicht oder viel zu spät abzugeben. Gefeiert wurde er zunächst als Finanzgenie und Wunderkind. Heute wird er als Blender und Zauberkünstler beschrieben, als ein windiger Typ, der auch als Person schwer zu fassen ist. Nur wenige direkte Interviews gibt es mit Benko. Sein Familienleben mit 3 Kindern hielt und hält er verschlossen. Auf Fotos und in den Filmmitschnitten von den exklusiven Törgelen-Partys, Kostenpunkt bis zu 650.000 Euro, die er für die High Society veranstaltete, wirkt er klein. Unscheinbar mit seinem verzwackten Lächeln unterm dürren Bärtchen und der stets etwas vorgebeugten Haltung. Als habe er keinen Hals, den er recken könne. Benko sieht auf diesen Fotos aus wie ein bescheidener Gastgeber, der nach oben blickt. ein Strippenzieher, der anderen die Bühne lässt. Ein unscheinbares Nichts, das ein großes Etwas bewirken wird. Gleichzeitig zeigt der Milliardär den eigenen Protz dann auch schon deutlich her. Die megalomanen Wohnsitze bei Innsbruck und am Gardasee, Privathubschrauber, teure Uhren, eine sehr lange Yacht mit Namen Roma und eine Ehefrau an seiner Seite, ein Ex-Model, die ihn in High Heels um eine halbe Kopflänge überragt. Und sagen wir, wir schmeißen einmal im Jahr so ein richtig fettes Erntedankfest. Unser Törgelen, ja? Und wir brauchen noch einen Stargast. Fragen wir Ernst Tanner von Lind, weil der kennt Tina Turner. Über die Zeit versammelt Benko Menschen um sich, die ihm sämtliche Türen öffnen können. Benko kennt alle. Und alle kennen Benko. Komm, ich komm mal runter. Schönes Törgelen, hier. Mit Tiroler Landwurst für Sie. Wir müssen gleich noch ein Selfie machen, ja? Tiroler, ist kein Fleisch drin, ist nur Wurst, okay? Tiroler Landjäger, für Sie die Tiroler Landjäger. Tiroler Landjäger. Oh, hör mal. Was will, oder besser, was wollte Benko? Mitspielen bei den Großen? Ihre Anerkennung? Die Honorare, die er auszahlte, unter anderem an die österreichischen Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und Sebastian Kurz, waren gigantisch. Ebenso die Summen, die er verschob. Hoch hinaus wollte er. Aber wozu? Um im Olymp der High Society zu wohnen? Oder doch, so sieht es aus, als der Hausmeister dort oben die Mächtigen zu hofieren und sie gleichzeitig auszutricksen? Das Signa-Imperium war, wie alle Finanzspekulationen, als Wette auf die Zukunft angelegt und profitierte vom niedrigen Leitzins. Es war eine Blase, die zu groß geworden, irgendwann platzen musste. Der Niedergang Roms war die natürliche und unausweichliche Folge seiner übermäßigen Größe. Dieses klassische Zitat von Edward Gibbon, dem großen Rom-Verfallstheoretiker aus dem 18. Jahrhundert, haben die Journalisten Rainer Fleckel und Sebastian Reinhardt als Motto für ihr Buch Inside Signa gewählt. Da ist es also wieder, das römische Imperium und die schiere Größe, der Imperial Overstretch, als Grund für den Niedergang. Und auch diese Begründung für den Niedergang finden wir bei Benko. Dass dasjenige Moment, was zur Größe verhalf, der Kredit, auch dasjenige ist, was das Große wieder zu Fall bringt. Luft macht den Ballon groß, Luft lässt ihn platzen. Nein, macht er auch noch bankrott? Doch wo der Niedergang großer Reiche als Tragödie erzählt werden kann, kehrt er bei Firmen und Unternehmen oft als Farce wieder. Denn zwar sprechen wir von Firmengeflechten als Imperien, aber Weltreiche im vollen Sinn sind sie natürlich nicht. Noch nicht. Laut Definition des Politikwissenschaftlers Herfried Münkler verfügen Imperien über vier verschiedene Machtsorten. Sie üben politische, ökonomische, militärische und ideologische Herrschaft aus. Dagegen sieht die Herrschaft einzelner Unternehmen, so sehr sie auch politisch und ideologisch Einfluss nehmen, dann doch bescheiden aus und wesentlich weniger komplex. Es geht eben in erster Linie doch nur ums Geld und um Profit. Vielleicht muten deshalb auch die Geschichten rein ökonomischen Niedergangs ein bisschen schal an, ein bisschen flach. Als Motiv für René Benkos wilde Finanzrochaden jedenfalls geben die Autoren von Inside Signa die Gier an. Gier und Größenwahn. Vielleicht, vermutlich sogar, konnte Benko auch nicht mehr zurück irgendwann. Der Aufstieg wurde zur Einbahnstraße, das Wachstum zum Fluch. Es ist auch hier der große Kontrast, die Fallhöhe, die das billige Interesse des Publikums erregt. Eine Mischung aus Bewunderung, Entsetzen und Erleichterung ist immer dabei, wenn wir zusehen, wie das Gigantische aufs wieder menschliche Maß zurechtgestutzt wird. Und eine gewisse Genugtuung ist auch dabei, den Niedergängen anderer zuzusehen und ein gerüttelt Maß an Schadenfreude. Jetzt kommen sie also, die Geier, und wischen sich auf Benkos Fußmatten die Lackschuhe ab. Erst im Konkurs wird die Geschichte ganz und rund. weil sie eine Bewegung hat. Die erzählbare Geschichte vom Aufstieg und Fall. Die Bücher und Filme, die entstehen werden, ja, und auch diese Radiosendung hier, gehört selbst in die Konkursmasse hinein. Oh Gott, er macht Bankrott. Was ist ein Konkurs? Der Gentleman kommt aus Old Germany. Das riecht man? Das hört man am Slang. Ich dachte, mein Schulenglisch ist Daniel Krieg. Das Letzte, der Herr ist von Rang. Und natürlich aus Europa. Und wie? Mit einem Schloss, mit Wappen und Dorf. Am Rhein, am herrlichen Rhein. Dann gingen wir pleite. Wir zogen ins Dorf, ins Schloss, zogen Gläubige ein. Ach, so ist das? In Europa? Als Freiherr von Schlick, da sagte ich mir, so freie Freiherren sind rar. Ich pump mir das Reisegeld und ich verlasse Europa. Welcome here, ich wünsch much Pläsier. Mit ner Adelsehre machen Sie Karriere. Irgendwann fang ich unten an, vom Liftboy bis zum Millionär. Na bitte sehr. In Europa bleibt nur Opa. Wer was will? Wählt USA! Wählt USA! Wird es schlimmer, bleibt mir immer. Bäume fällen in Kanada. In Kanada, luck to you, sir. Du sagst du, sir? Ha, ich sag you, sogar zum Boss. Oh, oh, oh, Europa, bleibt mir Schnupper. Ich muss lernen. Jurgenschoss, wir sind schon da. In USA. Wir sind schon da. In USA. Der Konkurs bedeutet ganz wörtlich ein Zusammenlaufen von Gläubigern, die auf Befriedigung ihrer Forderungen warten. Was ist überhaupt ein Konkurs? Oder vielmehr, wie es heute heißt, eine Insolvenz? Die Insolvenz ist der Auslöser für ein solches Zusammenlaufen. Die Insolvenz bedeutet in der heutigen Fassung des Gesetzes, dass der Schuldner nicht in der Lage ist, im Wesentlichen und schon gar nicht vollständig die fällig gewordenen Schulden zu begleichen. Bankrott, der Bancorotto, der zerschlagene Tisch des Geldwechslers, steht für Zahlungsunfähigkeit. Genauso wie der Begriff Insolvenz. Der kommt von insolvere, nicht lösend, für jemanden, der seinen Schuldschein nicht einwechseln kann. Die Pleite wiederum leitet sich vom hebräischen Wort Peleta ab, der Flucht. Oder schlicht dem Davonlaufen nach dem finanziellen Ruin. Und im Wort Ruin steckt der Einsturz, das Zerfallen von Mauern oder halt von Geldvermögen. Was also ist ein Konkurs? Zunächst ein Desaster. Sowohl für Schuldner wie für Gläubiger, die sich versammeln, um ihre Forderungen geltend zu machen. Denn im Zentrum des Konkurses steht ein Nichts. Es fehlt das flüssige Geld. Und nun geht es darum, aus dem Rest, der noch da ist, aus der Konkursmasse, die Gläubiger zu befriedigen. Verständlich, denn sie wollen ihr Recht und eine Genugtuung. Das heutige Konkurs- bzw. Insolvenzrecht hat alte Wurzeln. Die Christoph Becker, Professor für Zivilverfahrensrecht und europäische Rechtsgeschichte an der Universität Augsburg, erklärt. Wir verweisen da sehr gerne auf das alte Rom, wo lange vor Christi Geburt ein Gesetz entstand in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christi Geburt, die sogenannten 12 Tafeln. Und die 12 Tafeln hatten auch ein eigenes Regelwerk darüber, wie Gläubiger auf Schuldner zugehen durften, sie wortwörtlich ergreifen durften, sie durften sie verhaften. Es gab keine staatlichen Vollstreckungsorgane, vielmehr war die Verfolgung von Forderungen Sache der Gläubiger selbst. Und dazu musste eben ein Reglement gefunden werden, damit da keine Überreaktion stattfand. Man durfte also den Schuldner verhaften und zusehen, ob er vielleicht, wenn er nun festgesetzt war, er musste ordentlich ernährt werden, sich doch bereit fand, die Schuld zu bedienen, ob die Verwandten mobilisiert werden konnten, ließ sich keine Befriedigung des Gläubigers erreichen. Dann konnte der Gläubiger den Schuldner, den er verhaftet hatte, ins Ausland verkaufen. Das Ausland war bei dem noch kleinen Stadtstaat Rom in der Mitte des 5. Jahrhunderts nicht sehr weit entfernt. Aber der betreffende Schuldner wurde aus der Bürgerschaft ausgegrenzt. Und es stand als Drohung auch im Raum, dass der Schuldner nicht nur als Sklave verkauft, sondern auch getötet werden konnte. Denn der Gläubiger hatte legitimen Zugriff auf den Schuldner und damit auch die volle Gewalt über sein Leben. Es ist aus den Quellen aber nicht ersichtlich, dass diese Tötung jemals vollzogen worden wäre. Sie stand nur als Drohkulisse im Raum. Eine etwas rätselhafte Bestimmung in der damaligen Zeit sagte, dass nach Abschluss des Vorgangs, und das klingt so, als ob auch die Tötung der Abschluss gewesen sein mag, nach Abschluss des Vorgangs die Gläubiger sich Teile schneiden durften. Die Gläubiger entstehen dann, wenn durch das Vorgehen des einen Gläubigers andere Gläubiger auch aufmerksam werden und sich fragen, kann ich nicht auch mich jetzt diesem Vollstreckungsvorgang anschließen? Und das ist ja sehr einsichtig, wenn mehrere Gläubiger zugleich sich auf den Schuldner stürzen, so muss man ja sagen, dann entsteht die Frage, wie verteilt man denn einen etwaigen Erlös? Und da sagte man, man kann sich dann nach Erledigung, wenn also der Verkauf stattgefunden hat, die Teile schneiden. Das ist ganz wörtlich zu verstehen, aber nicht auf den Leib des getöteten Schuldners hin, wie man lange Zeit oft dachte, sondern auf den Erlös, denn der Erlös war im 5. Jahrhundert vor Christi Geburt in Geld zwar zu erzielen, aber nicht in gemünztem Geld und schon gar nicht in Banknoten. Das heißt, Geld kam in Barrenform vor und die musste man erstmal zurechtschneiden und mit der Waage messen, wie viel ist das eigentlich an Silber oder an Gold oder zur Not auch an Kupfer. Und das ist dann der Vorgang des Schneidens, mit dem dann die Gläubiger den Erlös teilen. Zerschneiden. Aber mit Vorsicht bitte, um noch möglichst viel aus dem Schuldner herauszuholen. Er selbst haftet mit seinem Körper für das Geld, das er nicht zahlen kann. Und kann man seiner nicht habhaft werden, etwa weil er geflohen ist, so wird wenigstens der zurückgebliebene Rest seines Gutes arretiert. Über etliche Stufen hinweg fand die römische Regelung Eingang in das heute geltende deutsche Insolvenzrecht, das eher nach Ausgleich strebt. Es will den Gläubigern Genüge tun, aber auch den Schuldner leben lassen. Bis 1999 galt in Deutschland eine alte Konkursordnung, die auf Bestimmungen des Deutschen Reiches aus dem Jahr 1877 zurückging. Sie enthielt harsche Begriffe wie Zwangsvollstreckung und Offenbarungseid und sah unter anderem vor, dass ein Schuldner auch nach Abschluss des Konkursverfahrens über 30 Jahre hinweg und gegebenenfalls sogar länger von seinen Gläubigern belangt werden konnte. Wenn ein Verfahren eingeleitet wird, ist es meist zu spät, um ein Unternehmen zu retten. Daher versuchte man auch damals schon, über einen Vergleich oder auch den Zwangsvergleich im Vorfeld eine Einigung der Konfliktpartner herbeizuführen. 1999 löste eine neue Insolvenzordnung die bestehende Konkursordnung ab. Der Konkurs heißt jetzt Insolvenz, der Offenbarungseid heißt Vermögensauskunft und einige Dinge sind weicher und leichter geworden. Ein wenig rückt die Gesetzgebung jetzt näher an das schuldnerfreundliche amerikanische Modell des Bankruptcy Act heran. Stärker noch als früher versucht man, auf eine Sanierung hinzuarbeiten, beziehungsweise es erst gar nicht zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens kommen zu lassen. Vor allem aber kennt die neue Insolvenzordnung eine Restschuldbefreiung. Verjährten die Gläubigerforderungen nach altem Recht erst nach 30 Jahren, was hieß, dass sich ein Schuldner finanziell praktisch nicht wieder erholen konnte, geht es nun darum, ein Leben nach der Insolvenz zu ermöglichen. Altes Recht, neues Recht. Es geht heute darum, gnädig zu sein und den finanziellen Niedergang nicht zum endgültigen Bankrott werden zu lassen. Das mag die Gläubiger ärgern, aber gesamtgesellschaftlich ist es von Vorteil, meint der Jurist Christoph Becker. Wir haben also im Grunde eine erzieherische Hoffnung aus der Restschuldbefreiung, dass Lebensperspektiven wieder eröffnet werden, generationenübergreifend, aber auch für den Schuldner selbst. Der Schuldner hat nur ein Leben in dieser Welt und dieses Leben in dieser Welt Ja, das kann ja ruiniert sein, wenn man ständig nur am Existenzminimum sich bewegt, in Schwarzarbeit sich gedrängt fühlt, möglicherweise in Kriminalität abgleitet. Davon hat die Gesellschaft nichts. Bleibt nur Opa. Wer was will, wählt USA. Wählt USA. Anton Schlecker. Das Unternehmen hatte 2011, kurz vor dem Schlecker-Insolvenzverfahren, dem Drogeriekonzern unrechtmäßig das Darlehen ausgezahlt, teilte das Landgericht Zwickau heute mit. Wie sich herausstellte, führte der ehemalige Geschäftsführer der Leiharbeitsfirma das Unternehmen in Wirklichkeit im Sinne der Familie Schlecker. Laut Urteil sollen jetzt die Ehefrau und die Kinder des früheren Drogeriekettenbesitzers Anton Schlecker das Darlehen und die Zinsen von insgesamt 1,8 Millionen Euro zurückzahlen. Die Drogeriemarktkette Schlecker mit Sitz in Ehingen im Alb-Donau-Kreis war 2012 pleite gegangen. Wenn das Handlungsmotiv des Immobilienkönigs René Benko Gier gewesen ist, dann war das Handlungsmotiv des Drogeriekönigs Anton Schlecker der Geiz. Größenwahn wird überdies beiden Bankrotteuren attestiert. Und so wie sich Benko die bislang größte Pleite der österreichischen Wirtschaftsgeschichte ans Revers stecken kann, hat Anton Schlecker rund 10 Jahre zuvor mit seiner Drogeriekette Schlecker eine der größten deutschen Firmeninsolvenzen verursacht, mit einer Schadenssumme von angeblich 1 Milliarde Euro bei 22.000 Gläubigern. Wenn René Benko 1.000 Signa-Gruppen aus dem Hut zauberte, so brachte es Anton Schlecker auf 14.000 Drogeriefilialen. Benkos Vermögen wurde auf 5 Milliarden Euro geschätzt, Schleckers auf 2 bis 3 Milliarden. Der eine war Spekulant, der andere Kaufmann. Das ist ein großer Unterschied. Es ist kein signifikantes Vermögen mehr da, das dem Unternehmen hätte helfen können und die Restrukturierung hätte weitermachen können. Sonst würde ich hier nicht sitzen, sonst hätten wir die Insolvenz mit Sicherheit nie angemeldet. Anton Schlecker, geboren 1944, stammte aus einer Metzgersfamilie im baden-württembergischen Ehingen. Die Idee, ein Geschäft über viele Filialen auszubauen, hatte er von seinem Vater abgeschaut, in dessen Fleischereibetrieb er anfangs arbeitete. 1975 eröffnete er seinen ersten Drogeriemarkt. Wichtig für Schleckers Erfolg war, dass 1974 die Preisbindung auf viele Gebrauchsprodukte aufgehoben worden war. So konnte er günstig anbieten, und zwar in den ebenfalls günstig angemieteten, leerstehenden Lokalen alter Einzelhandelsläden, die nach und nach von Supermärkten verdrängt worden waren. Schlecker war schnell. Und er hatte den Vorteil, billig und vor Ort zu sein. Die Ausstattung seiner Läden folgte dem Discounter-Prinzip. Sie war von liebloser Schlichtheit. Ein Krämer war Schlecker. Ein Händler, der mit kleinen Waren groß verdiente. Rasch baute er sein Ladenimperium auf. 10 Jahre nach Markteintritt besaß er schon 1.000 Filialen und er expandierte auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. In die Niederlande, nach Luxemburg, Spanien, Italien und Portugal. In Schleckers Büro waren auf einer Landkarte die Standorte der Filialen mit Fähnchen markiert. Manchmal eröffneten mehrere neue Läden an einem Tag. Zur Biografie Schleckers gehört auch, dass 1987 seine beiden Kinder Lars und Maike entführt wurden. Kidnapping von reichen Unternehmern war keine Seltenheit zu der Zeit. 1971 hatte es Theodor Albrecht getroffen, 1976 Rudolf Oetker, 1985 Axel Sven Springer und später 1996 Jan-Philipp Remsmar. Sind solche Entführungen heute seltener geworden? Oder wird nicht mehr darüber berichtet? Schlecker zahlte, ohne die Polizei einzuschalten, ein Lösegeld von 9 Millionen Euro. Es hieß, er habe die ursprünglich geforderten 20 Millionen genau auf die Summe heruntergehandelt, für die er für den Fall eines Kidnapping versichert war. Wahrscheinlicher ist aber, dass 20 Millionen in bar einfach nicht so schnell zu beschaffen waren. Die Kinder, damals 16 und 14 Jahre alt, kamen noch am selben Tag frei. Aber der Überfall auf sein Haus und die Entführung, die Anton Schlecker und seine Frau miterlebten, gelten als Bruch. Danach habe Schlecker sich zurückgezogen. Er wurde ein Milliardär hinter Mauern. Unternehmen scheitern nicht aus Schicksal. Wenn Geiz oder freundlicher ausgedrückt Sparsamkeit Schlecker groß gemacht hat, dann war genau die übertriebene Sparsamkeit auch der Grund seines Niedergangs. Dem Wirtschaftswissenschaftler Roland Alter, Autor des Buches Schlecker oder Geiz ist dumm, dient das Drogerieunternehmen als Musterbeispiel für Managementfehler und schlechte Unternehmensführung. Das Erfolgsrezept des Anfangs, nämlich Nähe zu den Kunden, billige Angebote, breites Sortiment, ging irgendwann nicht mehr auf. Anton Schlecker verpasste schlicht den Bewusstseins- und Imagewandel für Drogerieprodukte, den etwa die Konkurrenten DM und Rossmann mit ihren Läden vorantrieben. Schließlich ging es beim Kauf von Seifen, Cremes und Putzwaren auch um Lifestyle, Wellness und Gesundheitsaspekte, was entsprechend verpackt werden musste. Ein angenehmes Ambiente, ein sogenanntes Einkaufserlebnis, boten Schleckers karge Filialen aber nicht. Im Gegenteil. Sonst würde ich hier nicht sitzen, sonst hätten wir die Insolvenz mit Sicherheit nie angemeldet. Sturköpfigkeit und Beratungsresistenz werden Schlecker nachgesagt. Sehr oft wurde er auch als der Patriarch bezeichnet. Und er war in Personalunion Geschäftsführer und Inhaber seiner Firma. Ein eingetragener Kaufmann, der entsprechend mit seinem Privatvermögen haftete. Es ist schwer, sich ein Bild zu machen. Schlecker ist öffentlichkeitsscheu. Sympathisch wirkt keine der Darstellungen, die es von ihm gibt. Sparen war sein Prinzip, und zwar, wie hinlänglich bekannt, nicht nur bei der Ausstattung der Läden, sondern auch beim Personal. 1998 hatten sich Anton und seine Frau Christa Schlecker wegen Betrugs vor Gericht zu verantworten, weil sie ihr Personal ohne dessen Kenntnis untertariflich bezahlten. Und angeblich wurden die schlecht gesicherten und personell unterbesetzten Schlecker-Filialen auch besonders oft Ziel von Raubüberfällen. Es wurde ja immer gesagt, meine Familie würde auf Milliarden sitzen oder wir hätten Hunderte von Millionen auf die Seite geschafft, die die Restrukturierung des Unternehmens hätten stützen können. Das ist falsch. Der Tiefpunkt war erreicht, als Schlecker im Jahr 2008 mit X-Large-Läden und XX-Small-Löhnen auf Umsatzeinbußen reagierte. Alte Filialen wurden geschlossen, neue als größere XL-Filialen eröffnet. Und alte Arbeitsverträge wurden gekündigt, um das gleiche Personal über eine Zeitarbeitsfirma zu schlechteren Bedingungen wieder einzustellen. Die Gewerkschaften gingen auf die Barrikaden. Der Imageschaden war enorm und die Gerichtsurteile im Zusammenhang mit der Zeitarbeitsfirma Menia dauern bis heute an. Zum feststehenden Begriff wurden die in Knebelverträge gepressten und zum Schluss zu tausenden entlassenen Verkäuferinnen, die sogenannten Schleckerfrauen. Schlecker war ein reines Familienunternehmen, ein Clan. Niemand von außen sollte hinein. Anton Schlecker beteiligte seine Frau und schließlich auch seine Kinder an der Unternehmensführung. Abschottung aber war nicht die richtige Antwort, kommentiert es der Wirtschaftswissenschaftler Roland Alter in seinem Buch »Geiz ist dumm«. 2012 meldete das Unternehmen Konkurs an. Anton Schlecker selbst wurde wegen Untreue und Insolvenzverschleppung zu hohen Geldstrafen verurteilt. Seine Kinder, denen er zuvor Vermögen überwiesen hatte, mussten wegen Beihilfe zum Bankrott in Haft. 1 Milliarde Schulden, 22.000 Gläubiger, 27.000 entlassene Mitarbeiterinnen. Der zuständige Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz sollte später auch bei René Benko einspringen. Nein, macht er auch noch bankrott? Insolvenzverschleppung ist strafbar. Und auch Bankrott ist ein Straftatbestand, der nach § 283 des Strafgesetzbuches mit bis zu 5 Jahren Haft geahndet werden kann. Er betrifft denjenigen, der erstens Bestandteile seines Vermögens, die im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zur Insolvenzmasse gehören, beiseite schafft oder verheimlicht. Zweitens in einer den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Wirtschaft widersprechenden Weise Verlust- oder Spekulationsgeschäfte oder Differenzgeschäfte mit Waren oder Wertpapieren eingeht. Drittens, Waren oder Wertpapiere auf Kredit beschafft und sie oder die aus diesen Waren hergestellten Sachen erheblich unter ihrem Wert veräußert. Viertens, Rechte anderer vortäuscht oder erdichtete Rechte anerkennt. Fünftens, Handelsbücher, zu deren Führung er gesetzlich verpflichtet ist, zu führen unterlässt oder so führt oder verändert, dass die Übersicht über seinen Vermögensstand erschwert wird. Und so weiter. Ebenso wird bestraft, wer durch eine der in Absatz 1 bezeichneten Handlungen seine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit herbeiführt. Der Versuch ist strafbar. Der Tatbestand der Untreue wiederum, der René Benko und Anton Schlecker gleichermaßen betrifft, ist breit gefasst. Bezogen auf Insolvenzen bedeutet er, dass der Täter durch seine Verfügungsgewalt das Vermögen eines anderen schädigt. Im Vergleich zu Benko, dem windigen Lüftchen, ist Schlecker Beton, hammerhart. Er schien nicht gemocht werden zu wollen. Hauptsache die Rechnung stimmte. Geld fließen lassen oder es festhalten. Offensichtlich kann beides zum Bankrott führen. Und so weit voneinander entfernt, wie es scheint, sind die beiden Verhaltensweisen nicht. Durch die Analysebrille des Soziologen Georg Simmel gesehen, sind Benkos Verschwendungssucht und Schleckers Geiz im Grunde zwei Ausdrucksformen desselben Phänomens, chronifizierter Geldgier. Wieso hat der Mensch nicht irgendwann einfach genug? In seiner Philosophie des Geldes legt Georg Simmel dar, wieso der Wunsch nach Geldbesitz so sehr ins Maßlose strebt. Geld ist reines Mittel, eine absolute Potenz, die sich gerade aufgrund ihrer Inhaltslehre zum Zweck an sich aufschwingen kann. Weil man sich alles davon kaufen kann, wird Geld selbst zum begehrten Gut. Und während der Geizige nichts hergeben will, sich den Genuss verweigert um des bloßen Geldhabens willen, wir denken an Dagobert Duck, der in seinem Geld badet, ergeht sich der Verschwender so sehr im Geld ausgeben, dass auch hier der Genuss der erworbenen Dinge zur schalen Nebensache wird. Indem der eigentliche Verschwender gegen das Objekt, wenn es einmal in seinem Besitz ist, gleichgültig wird, ist sein Genießen mit dem Fluche behaftet, nie Rast und Dauer zu finden. Der Augenblick des Eintritts enthält zugleich seine Aufhebung in sich. Das Leben hat hier dieselbe dämonische Formel wie das des Geizigen. Dass jeder erreichte Moment den Durst nach seiner Steigerung weckt, der aber nie gelöscht werden kann. Denn die ganze Bewegung sucht Befriedigung, wie sie aus einem Endzweck fließt, innerhalb einer Kategorie, die sich von vornherein den Zweck versagt und sich auf das Mittel beschränkt. Georg Simmel ist ein guter Psychologe. Er sieht, dass der Geiz sich im Grunde die konkreten Dinge sogar vom Leib halten will. Sie würden ihn ja nur enttäuschen. Der Geizige sei im Vergleich zum Verschwender der abstraktere Charakter, schreibt Simmel. Aber im Grunde sind beide vom gleichen Stoff getrieben. Sie knien nieder vor der Geldform selbst, die in sich keine Begrenzung kennt. Für die Verschwendung hat Simmel ein schönes Beispiel parat. Als der Prinz Conti einen 4.000 bis 5.000 Franc werten Diamanten, den er einer Dame geschickt hatte, von ihr zurückerhielt, ließ er denselben zerstoßen und benutzte ihn als Streusand für ein Billet, das er der Dame über die Angelegenheit schrieb. Da wären wir also wieder bei der Dekadenz und dem Verdacht, dass die Gier nach mehr irgendwie auch immer in den moralischen Niedergang führen wird. Angefangen bei Platons Atlantis, über biblische goldene Kälber bis in die heutige Zeit der Börsencrashs. Wobei eben dieses Verdikt gegen die Hybris, Hochmut kommt vor dem Fall und der Spatz in der Hand ist so viel besser als die Taube auf dem Dach, auch immer etwas Kleinliches hat. Zwischenstück, Scham und Schuld. Wie tief sitzt die Scham über einen Bankrott? Ein Insolvenzverfahren ist öffentlich. Du legst deine Konten bloß, dein Leben, es gehört jetzt den anderen. Dein Besitz ist ihre Beute. Zwangsversteigerung. Dein Niedergang ist für viele deiner Gläubiger ein Verlustgeschäft. Andere wiederum werden sich an ihm bereichern. Kannst du noch auf die Straße gehen? Gesichtsverlust. Oder vielmehr, jetzt sieht man dich ganz besonders an. Jetzt erst recht hast du dein Gesicht, ein nacktes, ehrloses Antlitz. Du wirst erkannt, da wäre noch eine Rechnung offen. Du kannst den Wechsel nicht begleichen, du bist nicht liquide, nicht flüssig, kannst ins Tauschgeschäft nicht einsteigen, musst bitten, Almosen annehmen, Geschenke. Jetzt heißt es sparen. Hinabgefallen von den Sternen auf den Boden bist du, dahin, wo alle sind. Vermutlich verlierst du viele deiner Freunde. Und die, die bleiben, stunden dir Geld. Oder sie schenken es dir. Es gibt langsame Niedergänge und schnelle. Schleichenden Verfall, bis die Kasse leer ist, oder einen rasanten Abstieg. Hinter den großen Konkursen nach dem Muster Benko und Schlecker stecken die unzähligen kleinen Niedergänge all jener Unsichtbaren, die es auch mitgerissen hat. Die Schleckerfrauen beim Arbeitsamt. Apropos Frauen. Große Konkurse der Königsklasse und spektakuläre Niedergänge insgesamt scheinen eher eine Sache von Männern zu sein. Frauen sind in dieser Liga nur an der Seite ihrer Gatten zu finden. Sie steigen meist nicht so hoch, daher fallen sie auch nicht so tief. Und vielleicht sind Frauen insgesamt etwas weniger risikofreudig? Statistiken zufolge jedenfalls gehen Frauen weniger oft in Insolvenz als Männer. Und das hat vermutlich damit zu tun, dass sie vorsichtiger mit Geld umgehen. Sie lassen es offenbar weniger gern krachen und knallen. Hans im Glück und Georges Bataille. Die Welt ist eine Lotterie. Ob man gewinnt, das weiß man nie. Der eine zieht das große Los, der andere die Nieten bloß. Und der nie etwas riskiert und der nie etwas verliert, hat seine Zeit vertan. Er ist und bleibt ein armer Mann. Hans hatte 7 Jahre bei seinem Herrn gedient. Da sprach er zu ihm: Herr, meine Zeit ist herum. Nun wollte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter. Gebt mir meinen Lohn. Der Herr antwortete: Du hast mir treu und ehrlich gedient. Wie der Dienst war, so soll der Lohn sein. Und gab ihm ein Stück Gold, das so groß als Hansens Kopf war. Hans zog sein Tüchlein aus der Tasche, wickelte den Klumpen hinein, setzte ihn auf die Schulter und machte sich auf den Weg nach Haus. Wie er so dahin ging und immer ein Bein vor das andere setzte, kam ihm ein Reiter in die Augen, der frisch und fröhlich auf einem munteren Pferde vorbeitrabte. Der Reiter hielt an und rief: »Ei, Hans, warum läufst du zu Fuß?« »Ich muss ja wohl, da habe ich einen Klumpen heimzutragen. Es ist zwar Gold, aber ich kann den Kopf dabei nicht gerad halten. Auch drück mir's auf die Schulter.« »Weißt du was?« sagte der Reiter. »Wir wollen tauschen. Ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir deinen Klumpen.« Indessen, weil er seit Tagesanbruch auf den Beinen gewesen war, begann er müde zu werden. Auch plagte ihn der Hunger. Er konnte endlich nur mit Mühe weitergehen und musste jeden Augenblick Halt machen. Dabei drückten ihn die Steine ganz erbärmlich. Da konnte er sich des Gedankens nicht erwehren, wie gut es wäre, wenn er sie gerade jetzt nicht zu tragen brauchte. Wie eine Schnecke kam er zu einem Feldbrunnen geschlichen, wollte da ruhen und sich mit einem frischen Trunk laben. Damit er aber die Steine im Niedersitzen nicht beschädigte, legte er sie bedächtig neben sich auf den Rand des Brunnens. Darauf setzte er sich nieder und wollte sich zum Trinken bücken. Da versah er's, stieß ein klein wenig an und beide Steine plumpten hinab. Hans, als er sie mit seinen Augen in die Tiefe hatte versinken sehen, sprang vor Freuden auf, kniete dann nieder und dankte Gott mit Tränen in den Augen. dass er ihm auch diese Gnade noch erwiesen und ihm auf eine so gute Art und ohne dass er sich einen Vorwurf zu machen brauchte, von den schweren Stein befreit hätte. Das Einzige wäre ihm nur noch hinderlich gewesen. So glücklich wie ich, rief er aus, gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war. Der wahnwitzige Bibliothekar und Philosoph Georges Bataille war besessen von einem Gedanken, den er das Prinzip der Verausgabung nannte. Er arbeitete verbissen an einer Theorie der allgemeinen Ökonomie, die im Gegensatz zu gängigen Wirtschaftstheorien nicht von einem rational handelnden Homo economicus ausging, nicht von Prinzipien der Profitgenerierung, Wertsteigerung und fortschreitender Akkumulation der Güter. Im Gegenteil. Bataille sah Verschwendung als das eigentliche Gesetz an, das die Welt des Tausches und das Leben insgesamt antreibe. Denn wir leben unter dem Regime der Sonne, die sich verströmt, ohne etwas zurückzunehmen. Der lebende Organismus erhält, dank des Kräftespiels der Energie auf der Erdoberfläche, grundsätzlich mehr Energie, als zur Erhaltung des Lebens notwendig ist. Die überschüssige Energie, der Reichtum, kann zum Wachstum eines Systems, zum Beispiel eines Organismus, verwendet werden. Wenn das System jedoch nicht mehr wachsen und der Energieüberschuss nicht gänzlich vom Wachstum absorbiert werden kann, muss er notwendig ohne Gewinn verloren gehen und verschwendet werden, willentlich oder nicht, in glorioser oder in katastrophischer Form. Warum gibt es Kriege? Warum grausame Opferrituale? Warum überbordende Feste? Warum gibt es Luxus und künstlerische Verausgabung? Warum verbrennen wir Geld? Warum geschehen Börsencrashs? Für Bataille ist nutzlose Verschwendung oder, wie er es auch nennt, unproduktive Verausgabung notwendig und damit gewissermaßen auch ein zyklisch wiederkehrender Niedergang. Wo das Wachstum an seine Grenze kommt, beginnt die Dekadenz. Eine mutwillige Zerstörung, einfach um die überschüssige Energie abzuführen. Sie kann sich in Gewalt äußern, aber auch in schönen, orgiastischen Verausgabungen. Und die Einsicht in diese kosmologische Regel bedeutet Freiheit. Wenn wir wissen, worum es sich bei diesem Gesetz handelt, können wir den Überschuss lenken. Der Sinn des Reichtums, auch das meinte Bataille, sei es, ihn profitlos zu verschenken. Eine Vergeudung ohne Gegengabe. Die Tatsache, dass wir Angst haben und uns abwenden von einer Verschwendungstendenz, die uns beherrscht, ja, die uns ausmacht, ist natürlich nicht überraschend. Die Folgen davon sind von jeher beängstigend. Die Gestalt des Tigers offenbart die Wahrheit des Fressens und Gefressenwerdens. Angst kann nur von einem persönlichen, partikularen Gesichtspunkt aus entstehen, der dem allgemeinen Gesichtspunkt vom Überschwang der lebendigen Materie insgesamt radikal entgegengesetzt ist. Für den, der vor Leben überströmt, und für das Leben überhaupt, das wesensmäßig Überströmen ist, hat Angst keinen Sinn. Der Tod mit seiner Zerstörung des so filigran zerbrechlich gebauten tierischen Körpers ist der kostspieligste Luxus, den die Natur sich leistet. Aber er betrifft nur die Einzelnen, so wie die Angst. Das System insgesamt lebt und verschwendet sich weiter. Bataille geht nicht vom Individuum aus, und von Niedergang zu sprechen, machte aus seiner Perspektive keinen Sinn, denn jeder verschwenderische Niedergang wäre ja nur die nötige Vorbereitung eines neuen Energieaufbaus, eine Phase im Prozess ständiger Transformation. Den Überschuss, der verschwendet werden muss, nennt Bataille den verfemten Teil, la part maudite, wie auch der Titel des ersten Teiles seiner auf drei Bände angelegten allgemeinen Ökonomie heißt. Verfemt ist dieser Teil, weil er uns unheimlich ist, weil wir den Tod ebenso fürchten, wie die Entfesselung überbordender Energie, die uns sämtlichen Maßes beraubt. Der Bankrotteur aber ist vielleicht so etwas, ein Agent des verfemten Teils. Der Bankrotteur ist ein Agent des Überschusses, weil er seine Gläubiger und sich selbst verbrennt. Ich kam im tiefsten Winter zur Welt, hab dreimal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um und wusste auch schon, von nun an geht's bergab. Achterbahn. Wir haben uns im Laufe dieser langen Nacht die Niedergänge von Imperien angesehen, sind von Atlantis über Rom bis zu den Azteken gereist. Wir haben von eigenwilligen Niedergängen in der Literatur gehört, folgten Lily Bart in den sozialen Abstieg, den Kindern von Hailsham in ein Leben ohne Zukunft und Alexei Iwanowitsch in die Roulettenburger Spielsucht. Und wir folgten den Milliardären René Benko und Anton Schlecker in den Bankrott. Wir haben gefragt, was die Faszination an Niedergängen ausmacht, nach den verschiedenen Formen des Niedergangs und nach ihren Ursachen. Wir haben das Unglück des Niedergangs kennengelernt, aber auch das Glück der Zerstörung und Entäußerung. Alles hängt davon ab, ob wir Niedergänge als Endpunkte ansehen oder als Passagen im Prozess ewiger Transformation. Im Grunde geht es um die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und vielleicht wollen wir das auch immer wieder herausfinden, wenn wir etwas riskieren. Illings, so nannte der Soziologe Roger Caillois das rauschhafte Gefühl, das uns bei mutwilliger Zerstörung überkommen kann. Etwa wenn wir eine wertvolle chinesische Porzellantasse an die Wand werfen. Illings ist ein Schwindel. Ein Wuhu, eine Art euphorischer Panik, die wir vielleicht auch empfinden, wenn wir Hochhäuser einstürzen sehen. Ein großer Knall. Die Schöpfung im Rückwärtsgang. Wo etwas war, soll nichts werden. Zumindest für die schnellen Niedergänge gilt, dass sie auch etwas Berauschendes haben. Wir lieben Abfahrten. Der Aufstieg war so langsam und zäh. Und jetzt plötzlich läuft alles von selbst. Je größer der Abstand zwischen Hoch und Tief, desto atemberaubender wird der Niedergang. So viel Anstrengung verpufft dann einfach. Schmeiß ihn um den Turm. So erklärt auch Sigmund Freud die Wirkung des Witzes. Er ist wie ein Kurzschluss zwischen zwei unverbundenen Gegensätzen. Dass wir ohne Umweg von einem zum anderen kommen, macht einen libido-ökonomischen Gewinn aus, der sich im Lachen Bahn bricht. Oder beim Schreck im Luftanhalt. Oder im Schrei, wenn die Achterbahn abwärts rast. Hinunter zur Erde zieht die Schwerkraft. Wir haben sie mühsam im Aufstieg überwunden, aber nur, um uns hier dann beglückt hinzubringen. Schwerelos fühlt sie sich an im Augenblick des Sturzes. Für die schnellen Niedergänge ist dies die höchste Befriedigung. Wir haben uns angestrengt, um dann beglückt alles an den Wand zu fahren. Es krachen lassen, kaputt machen. Und dann ist Ruhe. Schluss. Das schöne Gefühl eines Nichts. Zusammenbruch und Abstieg. Die lange Nacht der Niedergänge. Von Andrea Rödig. Es sprachen Oskar Hoppe, Nina Weniger, Hansa Cipionka und Luise Wolfram. Ton und Technik Alexander Brennecke. Regie Giuseppe Maio. Redaktion Hans-Dieter Heimdahl. nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Deserteure. Wer sich dem Militärdienst entzieht, ist ein Deserteur. Und das ist ein Skandal für jede Armee zu jeder Zeit. Dabei ist die Motivation der Deserteure doch so klar und so einfach nachzuvollziehen. Sie wollen nicht töten und nicht getötet werden. Seien Sie gespannt.